Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Omega Tau. In dieser Episode geht es mal wieder um Raumfahrt, genauer gesagt um die internationale Raumstation. Ich habe mich im August, Ende August, mit German Zöschinger unterhalten. Der ist Flight Director im Columbus Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen bei München. DLR-Einrichtung, die die Kontrolle und so weiter für das Columbus-Modul, für das europäische Modul der ISS durchführt. Bevor wir damit anfangen, wollte ich euch nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr auf der Webseite die Episoden bewerten könnt. Einige Episoden haben doch noch sehr wenig Wertungen, egal ob jetzt gut oder schlecht, aber wenn es eben unter 10 Wertungen sind, dann kommt es gar nicht in das Ranking. Und insofern würde ich euch bitten, einfach bei Gelegenheit nochmal auf der Webseite omegatowerpodcast.net vorbeizugucken und da eure Rankings einfach in Form von 1 bis 5 Sternen zu vergeben. Okay, ja, wie üblich geht es damit los, dass sich unser Gast German Zöschinger vorstellt und wir haben dann hier ein knapp 2-stündiges Gespräch zu dem Thema. Und eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert wäre, ist, dass German zwar für das DLR arbeitet, beim DLR angestellt ist, aber im Rahmen der Tätigkeit quasi immer ausgeliehen ist an die ESA. Das heißt, wenn er von wir redet, dann meint er damit wahrscheinlich auf die ESA und nicht die DLR. Das nur, um Missverständnisse zu vermeiden. Okay, viel Spaß. Mein Name ist German Zöschinger. Ich arbeite hier beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich bin ein Flight Director. Ich bin der Lead von der Flight Director Gruppe. Mhm. Wir sind eine Gruppe von ungefähr 10 Leuten, die für das Team verantwortlich sind, die Columbus Operations hier am GSOC machen. Mhm. Und GSOC steht für wahrscheinlich German Space. Das steht für German Space Operations Center. Genau, in Oberpfaffenhofen, nur dass wir hier den Kontext haben. Genau. Genau. Columbus, vielleicht da mal so ganz grober Überblick. Ich denke, die meisten werden mitgekriegt haben, dass es da um das europäische Modul von der ISS handelt. Was kann man da sonst noch dazu sagen, so im Rahmen eines Überblicks? Ja, Columbus ist also der europäische Teil von der internationalen Raumstation. Das heißt, wir sind hier verantwortlich für diesen europäischen Teil. Das Ganze ist ja ein internationales Projekt, wo sehr viele Nationen mitwirken. Und das heißt, wir machen das Ganze in einem internationalen Kontext. Wir arbeiten mit mehreren anderen Kontrollzentren zusammen. Columbus ist ein relativ kleines Teil von der internationalen Raumstation. Das ist das Stück, was in Flugrichtung auf der rechten Seite ist, auf der Starboard-Seite. Okay. Ich habe jetzt kein Bild der ISS im Detail vor mir, aber. Und was es sonst noch gibt auf der Raumstation, das sind von den internationalen Partnern her das japanische Modul. Das ist praktisch gegenüberliegend von der Columbus-Seite. Auf der linken Seite in Flugrichtung ist erheblich größer als Columbus. Dann gibt es das amerikanische Teil selber, also das Destiny, das US Lab. Das Laboratorium, wo die Experimentiereinrichtungen drin sind. Dann gibt es verschiedene Knoten, die Nodes, die diese einzelnen Module miteinander verbinden. Columbus selber ist am Node 2. Mhm. Und dann auf der anderen Seite der Raumstation ist praktisch der russische Teil. Mhm. Und so von den Größenverhältnissen ganz grob, kann man das in Prozenten ausdrücken oder in Kubikmeter Volumen im Verhältnis zum Rest, plus dass man da ein Gefühl dafür kriegt? Also das Modul selber ist ungefähr 6 Meter lang und hat 4 Meter Durchmesser. Die Ressourcen, die wir von der Raumstation kriegen im Rahmen dieser internationalen Vereinbarungen, die sind so, dass wir insgesamt 8,3% der Gesamtressourcen zur Verfügung kriegen. Also zum Beispiel Crewzeit, Strom und ja, das sind die Hauptteile. Datentransfer gehört auch dazu. Also das heißt, von der Gesamt Raumstations- oder der Gesamtraumstationsanteil von Columbus ist ungefähr 8%. Mhm. Das heißt also, das Ding hat auch keine autonome Stromversorgung, hat keinen automatischen Datenlink, autonomen Datenlink, sondern das geht alles über die gemeinsame Pipeline sozusagen. Genau, also das ist die gesamte Versorgung geht über die internationale Raumstation. Mhm. Von der Größe her ist es ungefähr so ganz grob vergleichbar mit dem Space Lab, oder? So ungefähr. Es ist ungefähr wie das Space Lab, genau. Ja. Es ist ja im Prinzip ein Nachfolger von dem Space Lab oder eine Weiterentwicklung von dem Space Lab und es hat auch die Größe, natürlich, dass es in die Payload Bay reinpasst. Ja. Stimmt, muss ja da hochkommen. Also es könnte, hätte auch größer sein können, weil das so die ursprüngliche Idee war ja, dass das Columbus-Modul länger ist auch, ja. Also dass es ungefähr die Größe von dem GEM hat, von dem japanischen Modul. Und ja, also die ursprünglichen Planungen sind ja seit 1985 schon für Columbus, oder da ist das Ganze losgegangen. Ja. Und ja, im Rahmen der ganzen Diskussionen und Kürzungen, die dann passiert sind, wurde das Modul eben auf den Teil reduziert, wie er jetzt ist. Das übliche Geldproblem. Genau. Weil du gerade sagtest, quasi Nachfolger von Space Lab, gibt es da auch tatsächlich eine gemeinsame technische Historie sozusagen oder ist es nur im Sinne dessen, was man damit tut, ein Nachfolger? Nein, da gibt es auch eine Historie dahinter. Also das sind die Firmen, die Space Lab gebaut haben, die waren auch involviert jetzt im Bau von dem Columbus-Modul. Und wer ist das? Alle europäischen Raumfahrt. Das sind alle europäischen Raumfahrtnationen, ja. Also hauptsächlich ist es in Italien und in Bremen. Mhm. Also das Columbus-Teil ist praktisch aufgeteilt in die Struktur, wofür Italien verantwortlich ist. Dann das IGLIS-System, das Lebenserhaltungssystem, das Thermalsystem wird von Italien gemacht. Das Computersystem, das Data Management-System in Columbus wird von Bremen aus gemacht. Mhm. Und ja, also so ist es aufgeteilt. Und so ungefähr war auch die Aufteilung beim Bau von Space Lab. Das Ding ist ja ein wissenschaftliches Labor. Das heißt, da gibt es jetzt, da schläft niemand drin, da gibt es kein Klo, sondern das ist im Prinzip einfach eine Sammlung von Labor-Racks, austauschbar vermutlich, oder? Also, dass niemand drin schläft, ist nicht so ganz richtig. Also Columbus ist ein sehr gut gebautes Modul, das ist sehr leise. Das ist das, was wir als Feedback von den Astronauten kriegen. Also verglichen mit dem US-Lab zum Beispiel und auch verglichen mit dem russischen Teil, ist es leiser. Und es ist eben relativ weit weg von dem Service-Module, von dem russischen Teil und auch von dem US-Lab und von dem Knoten 1. Ja. Das heißt, es ist eigentlich ein idealer Platz, um zu schlafen. Okay. Und die Astronauten können für sich selber ja aussuchen, wo sie schlafen. Die können das frei wählen auf der Raumstation. Das ist eine Sache, was sie mit dem ISS-Commander abstimmen müssen. Und es gab Astronauten, die haben auch geschlafen in Columbus. Mhm. Eben genau aus dem Grund. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie viele Leute oben sind. Also es gab eine Zeit lang, wo nur 3 Astronauten oben waren. Im Augenblick sind 6 Astronauten oben. Wenn jetzt ein Shuttle andockt, sind ja erheblich mehr oben. Das sind dann 13 Astronauten oben. Und da gibt es immer so Phasen, dann, wo die Astronauten für sich entscheiden, dass sie in Columbus drin schlafen. Mhm. Aber es ist richtig, es gibt keine Toilette oder ist auch kein Essplatz eigentlich, sondern es ist im Prinzip ein Experimentierlabor. Und die Racks, die da drin sind, das sind diese International Standard Payload Racks. Mhm. Das sind Racks, die sind so wie in allen anderen Modulen auch, also es sind dieselben Racks vom Design her wie im US-Lab, auch wie im GEM. Also die haben eine definierte Größe und auch definierte Interfaces. Und da gibt es 4 große Experimentier-Racks, die der ESA gehören. Mhm. Und es gibt Racks, die der NASA gehören, aber in Columbus drin sind. Teilweise von der ESA gebaut worden sind, aber dann an die NASA übergeben worden sind. Und dann von der NASA betrieben werden, aber in Columbus. MSG war so eines zum Beispiel. Das ist das Micro Gravity Science Glove Box. Mhm. Das ist ein Rack mit einem großen, mit einer Glove Box, wo man mit Handschuhen reingehen kann und da drin dann unter abgeschotteten Bedingungen experimentieren kann. Und das REC ist von der ESA gebaut worden und ist dann an die NASA übergeben worden, ist dann, als es hochgekommen ist, vor ein paar Jahren in Columbus eingebaut worden, ist dann dort 2,5 Jahre oder so betrieben worden und ist jetzt vor ein paar Monaten in das US-Lab transferiert worden. Das heißt, das können die dann da oben auch mehr oder weniger autonom umbauen, also genau. Natürlich nur nach Absprache mit Gott und der Welt, aber technisch. Genau, im Prinzip kann man hergehen und kann dieses REC abstöpseln und kann das nehmen und kann das überall hinschieben, solange es im USOS bleibt. Das ist das, das amerikanische Onboard-Segment, heißt das. Mhm. Weil nur innerhalb von dem Bereich passen diese RECs durch die Hatches durch. Also es ist nicht möglich, dass man die RECs in den russischen Teil reinbringt. Ja. Das ist auch der Grund, warum es theoretisch gar nicht möglich wäre, dass man diese RECs hochbringt mit einem Vehikel, was am russischen Segment andockt. Also es geht weder mit der Progress noch mit dem Soyuz sowieso nicht, weil diese RECs gar nicht durchpassen würden. Mhm. Und es geht auch nicht mit ATV hoch. ATV ist das Automated Transfer Vehicle. Das ist der zweite große Bestandteil der ESA-Contribution zur Raumstation. Ja. Und das ATV dockt am russischen Segment an. Mhm. In das ATV selber würde das REC reinpassen. Das hat ungefähr auch die Größe von Columbus. Aber das REC würde nicht durch das russische Segment durchkommen zu und Columbus. Jetzt blöde Frage. Space Shuttle ist in Rente seit kürzlich. Progress und ATV geht nicht. Was bleibt? Die Amis haben gerade nichts. Dragon dauert noch. Das heißt, man könnte jetzt im Prinzip keine neuen RECs hochbringen, oder? Also neue RECs sollen sowieso nicht mehr hochkommen. Okay. Ja, also die Station ist ausgebaut. Gut, kann sagen, das austauschen oder so. Und das Konzept ist, dass keine neuen RECs mehr hochkommen. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, die RECs mit HTV hochzubringen. Mhm. Das ist das Automated Transfer Vehicle von den Japanern. Mhm. Und da wird ein REX reinpassen und das burst an dem Knoten 2. Mhm, okay. Das würde theoretisch gehen. Ja. Ja. ATV, wie gesagt, geht nicht. Das funktioniert aber ATV. Also der nächste ATV-3 ist im Frühjahr nächstes Jahr geplant. Die Tatsache, dass die ESA Dinge baut, die die NASA dann betreibt, aber dann doch wieder im Columbus stehen, hat wahrscheinlich alles mit irgendwelchen furchtbar komplizierten Geldverrechnungsmethoden zu tun, wo die ESA irgendwie beschlossen hat, wir zahlen so und so viel Prozent, wollen aber lieber Material contributen, weil das unsere Industrie hilft und so weiter, oder? Genau, weil das klingt ja erstmal irgendwie seltsam. Kein Contributions. Ja, genau. Die Idee von dem Ganzen und der ganzen Zusammenarbeit ist ja, dass kein Geld fließt, sondern dass Contributions zur Raumstation gemacht werden. Und Columbus ist eine Contribution, ATV ist die zweite Contribution und verschiedene RECs sind weitere Contributions. Okay. Die Tatsache, dass, du hast vorhin gesagt, dass Columbus 8,3% unter anderem der Crewzeit bekommt, das heißt es, dass dann auch viele der Experimente autonom bzw. eben vom Boden kontrolliert ablaufen und da oben quasi die Jungs und Mädels nur das tun, was man wirklich manuell dort machen muss. Genau. Also die eigentliche Idee, das war auch die Ursprungsidee und das widerspiegelt dann auch das Design von den Experimenten und auch von den RECs, ist, dass diese Experimente völlig autonom ablaufen können. Und also einmal, dass sie wirklich autonom ablaufen, das heißt, dass man gar kein Interface dazu braucht, dass das quasi automated Timelines sind, die gespeichert sind in den Experimentiereinrichtungen. Und dann der nächste Schritt ist, dass, wenn man dort etwas modifizieren will, dass man es vom Boden aus kommandieren kann. Und wo man dann die Crew braucht, um irgendetwas zu machen, das ist eben diese Experimentiereinrichtung in das REC einzubauen oder wieder rauszuholen oder mal ein Tape zu wechseln. Mhm. Oder jetzt für biologische Experimente, dass man Fixierungen macht oder Fliege da einfängt. Im Prinzip, wobei es auch hier, also es gibt das BioLab-REC in Columbus, das ist auch ein Rack, was sehr autonom arbeitet. Ja. Also da ist ein kleiner Roboter drin, der sollte in der Lage sein, alle biologischen Samples, die dort drin sind, auch zu prozessieren. Also als Kritiker könnte man ja dann schon so die Frage stellen, ob dann da bemannte Raumfahrt letztendlich überhaupt noch sinnvoll ist. Also es klingt für mich so wie der letzte Schritt vorm völlig autonomen, vom Boden kontrollierten, oder? Die eigentliche Idee war so, dass man dann die Crewzeit, die einem zur Verfügung steht, dafür verwendet, um sehr viele Experimente praktisch parallel aufzusetzen. Ja. Praktisch, was die Erfahrung jetzt gezeigt hat, ist, dass diese Sache mit dieser Experimentierautonomie mehr eine akademische Idee war, die sich nicht wirklich dann so umsetzen lässt. Also es gibt sehr viele Anomalien bei den Experimenten und im Endeffekt bedeutet es, dass es sehr viel Crewzeit, dass man sehr viel Crewzeit braucht, um diese Anomalien zu handeln. Also es wurden Teile ausgebaut, neue Teile eingebaut, jetzt bei diesen Racks in Columbus. Das mit BioLab zum Beispiel ist ein sehr, also es hat nicht so funktioniert, wie es ursprünglich gedacht war. Auch da wurden Teile ausgebaut und wurde dann Crewzeit benötigt, um solche Samples noch zu retten, sodass man noch das entsprechende Scientific Feedback kriegen konnte. Und das war im Endeffekt sehr gut, dass die Crew da zur Verfügung gestanden ist, weil wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre das alles verloren gewesen. Ja. Ich meine, also ich will jetzt da in diese Diskussion über bemannte Raumfahrt einsteigen, um Gottes Willen, aber ich finde aber das Argument interessant, das dann oft kommt so, ja, hier gab es eine Mission, da war irgendwas leicht kaputt und der Astronaut hat es gerettet. Und deshalb ist bemannte Raumfahrt sinnvoll. Als Zyniker würde man sagen, ja gut, für das Geld, was es kostet, den Mensch da oben am Leben zu halten, könnte ich 10 andere Missionen hochschicken und dann wäre es egal, wenn einer davon kaputt geht. Ne? Also ist eine ganz spannende Diskussion. Ne? Es ist auch das falsche Argument, um die bemannte Raumfahrt zu rechtfertigen. Was ist das Richtige? Im Endeffekt ist das richtige Argument, dass es eine kulturelle Leistung ist, die man vollbringt. Interessant. Also ich habe gehört, wir wollen irgendwann mal andere Planeten besiedeln. Da muss logischerweise bemannte Raumfahrt stattfinden, sonst ist es ja inhärent schwachsinnig. Und wenn man das vorhat, dann macht das Sinn. Das zweite Argument, was meiner Meinung nach auch eindeutig Sinn macht, ist Tourismus. Also ob man da hoch muss oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn jemand hoch muss, dann muss ich bemannt da hoch. Na? Und das hatte ich jetzt echt noch nie gehört, dieses gesellschaftliche, kulturelle, der kulturelle Aspekt. Naja, ich meine, man macht die Dinge, die man machen kann, die macht man. Ja. Ja, solange es irgendwie konform ist. Mit und halbwegs finanzierbar, ne? Die Finanzierung ist die Art, wie man es dann zu implementieren hat. Ja? Mhm. Aber erstmal muss ja der Wunsch da sein, etwas zu machen. Ja. Ja? Und dadurch, dass ich also technisch die Möglichkeit habe, das zu machen und dadurch, dass ich meinen Horizont erweitere, wenn ich das mache und dass ich etwas Neues mache, was ich jetzt hier nicht machen kann auf der Erde, ja? das erzeugt diesen Drang, die Sachen auch zu machen. Ja, ja, und ich meine, da gehört dazu, dass ich auf andere Planeten fliegen will, dass ich auf den Mars wieder gehen will, dass ich auf den Mond gehen will natürlich. Ja. Ja. Und da ist die Raumstation halt ein Schritt dazu. Ja. Ja. Und das ist das, was ich mit kulturellem, also mit dem kulturellen Impact hier gemeint habe. Nee, also ich meine, ich bin da auch, ich bin da absolut auch dafür. Ich meine, es wird so viel Geld völlig schwachsinnig ausgegeben und da ist Raumfahrt sicherlich auch, was die Folgen für die Wirtschaft einfach angeht, Technologieentwicklung, bla bla bla, sicherlich in jeder Hinsicht sinnvoll, also kein Problem damit. Also ich meine, noch ein anderer Punkt, das Geld ist ja nicht verloren, ja, ich meine, es ist, klar. Also ich meine, das Geld, was es kostet, ja, um hier Raumfahrt zu machen, das geht ja zu den Leuten, zu den Firmen, die das Ganze dann bauen. Letztendlich sind das Hightech-Subventionen, wenn man es wirtschaftlich ganz böse sagen wollen würde. Und das ist ja eigentlich auch nichts Dummes. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder ein Stück zurück, ein bisschen näher an eure Aufgaben hier. Eure Aufgabe ist dann ganz offensichtlich, das Ding da oben zu betreiben. Ja. Kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen einen Überblick geben, was das heißt und vielleicht auch auf deine Rolle als Flight Controller? Das klingt ja so irgendwie nach derjenige, der einen Gesamtüberblick dann hat. Da vielleicht mal so ein bisschen was drüber erzählen? Was man machen muss, man muss sicherstellen, dass dieses Modul ständig betriebsbereit ist. Ist es so, dass auf der Raumstation die Verantwortung aufgeteilt ist zu den International Partnern, denen die Module gehören? Also das japanische Modul, dafür sind die Japaner zuständig. Und wir als Columbus-Betreiber sind ESA-seitig zuständig dafür. Das bedeutet, das Lebenserhaltungssystem muss funktionieren. Also da hat Columbus auch ein eigenes. Also was Columbus hat, ist, sind Fans, Ventile, sodass die Luft durchgewirbelt werden kann durch Columbus. Die Luft selber kommt aber nicht aus Columbus. Also das heißt, die Ressourcen kommen nicht von Columbus, sondern die Ressourcen kommen von der Raumstation. Aber natürlich muss das ICLIS-System ticken. Und da gibt es ein ausgeklügeltes Teil eben in Columbus, wie in jedem anderen Modul auch, was dann sicherstellt, dass die Astronauten da drin eben leben können. Ja. Das geht im Prinzip vollkommen automatisch. Man kann das alles vom Boden aus kommandieren. Da gibt es bestimmte Maintenance-Tasks, heißt das. Also in bestimmten Abständen müssen Umkonfigurationen stattfinden, um zum Beispiel das Teil, was das Wasser, also die Luftfeuchtigkeit rausnimmt aus der Luft, wieder auszutrocknen. Und dann muss man dann von dem Prime-Teil auf das Backup-Teil umschalten und solche Sachen. Ja. Dann gibt es zwei Wasserpumpen, wo man den Druck immer überprüfen muss und den Druck dann manchmal auch erhöhen muss, weil der abfällt. Solche Sachen, also das sind so reguläre Maintenance-Tasks. Das ist das ICLIS-System, was man am Leben erhalten muss. Und dann gibt es das Kühlsystem in Columbus, also durch die vielen Rechner, die da drin stehen, durch die Racks muss man das Teil natürlich kühlen. Da gibt es einen Wasserkreislauf, das ist das Thermal Control System. Da gibt es auch Maintenance-Tasks, die man machen muss. Und dann gibt es die Computer, die das Ganze steuern on board. Auch da gibt es Sachen, die man machen muss. Ist zum Beispiel ein Computer wurde jetzt ausgetauscht zusammen mit der Crew. Der muss dann wieder konfiguriert werden und auch das kann man alles vom Boden aus kommandieren. Also das sind so die Grundsachen für das Columbus-System, die wir machen müssen. Ja, das ist das ICLIS-System, das TCS-System und das TMS-System, also Computer, Thermal und Lebenserhaltung. Also quasi Infrastruktur unabhängig von den wissenschaftlichen Experimenten. Genau, das ist, damit das Modul als Modul praktisch tickt. Ja. Und diese Infrastruktur, die stellt im Endeffekt den Service zur Verfügung für die Experimentiereinrichtungen. Also auf dieser Infrastruktur setzen dann diese Racks auf, die benutzen dann den Strom, der da zur Verfügung gestellt wird, auch die anderen Ressourcen wie Stickstoff für bestimmte Experimente, Sauerstoff, was man braucht. Ja. Und Daten, Downlinks und Kamera-Konfigurationen und das alles. Und das ist auch das, was wir dann kommandieren, also das Setup der Racks, dass das Rack praktisch mit Columbus kommunizieren kann, dass das Rack alles das machen kann, was es machen muss und dass die Daten nach unten kommen. Und innerhalb der Racks sind die Experimentiereinrichtungen drin und das sind die Sachen, die dann nicht von uns kommandiert werden, sondern dafür gibt es die Zentren, die für diese Experimentiereinrichtungen verantwortlich sind. Sind diese User Support Operation Centers, die sind in ganz Europa verteilt. Das ist so ein Distributed Konzept, was da dahinter steht. Das heißt, die Racks gehören dann auch gar nicht alle der ESA oder dem DLR? Sie gehören nicht dem DLR, sowieso nicht, sondern gehören aber der ESA, das sind ESA-Racks, und das Ganze ist im Auftrag der ESA und diese User Support Operation Centers sind ESA-Einrichtungen. Und da sitzen dann die, ich sage jetzt mal, Wissenschaftler von irgendwelchen Unis, die ihr REC oder ihr Experiment, das sie da quasi gewonnen haben, mit betreuen. Also da sitzen die Operators, die diese Experimentiereinrichtungen betreiben und hinter den Operators stehen praktisch die die Wissenschaftler. Okay, also die Operators sind ESA-Personal oder wer auch immer dann? Oder Kontraktoren, ja. Okay. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt, also wenn ich von der anderen Seite her jetzt komme, ja, wenn ich jetzt ein Wissenschaftler bin und mir ein Experiment ausgedacht habe, dass ich auf der Raumstation fliegen will, dann gehe ich im Prinzip zum USOC hin, also zu so einem User Support Operations Center, was für den Bereich zuständig ist. Also wenn es zum Beispiel FSL, also Fluid Science ist, ja, also Flüssigkeitswissenschaft, dann ist dieses USOC in Neapel. Mhm. Und dann würde ich zu diesem USOC hingehen, die würden mich dann unterstützen bei der ganzen Vorbereitungsarbeit. Das Ganze zu designen, die Interfaces richtig zu machen zu dem Rack, und die würden mich dann auch unterstützen bei der Art, wie ich das Ganze zu kommandieren habe. Ja, und die würden das auch machen, ja. Aber okay. Die Scientific Auswertung, die würde von den Wissenschaftlern gemacht werden. Und um an den Punkt zu kommen, dass ich mit denen über meinen Rack reden darf, wird das übliche Proposal einreichen, Review-Prozess wahrscheinlich, so wie das oft bei so Großforschungseinrichtungen ist. Da gibt es einen Call for, ich weiß nicht. Ja, klar. Das ist übliche halt. Ja. Okay, das heißt, ihr kümmert euch hier eben schwerpunktmäßig um die, den Infrastrukturaspekt. Genau, Columbus und die Racks, aber nicht um die Experimentiereinrichtungen selber. Also für die Experimentiereinrichtungen, also das nennt man Payload Operations. Für Payload Operations sind die USOCs zuständig. Okay. Ja? Also wir sind für Columbus Operations zuständig. Mhm. Wir sind hier gerade vorhin schon mal so ein bisschen rumgelaufen. Und da waren mehrere Kontrollräume. Wie viele Leute sind da üblicherweise an so einem normalen Tag, wo jetzt nicht irgendwie irgendein Drama oder irgendwas Wichtiges passiert, wie viele Leute sind da ungefähr beschäftigt? Für Columbus? Für Columbus, ja, genau. Okay, es ist so, dass es einen 24-7-Betrieb gibt, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Also es ist rundum besetzt und da gibt es ein Core-Team, heißt das. Das sind 4 Leute, die also immer da sind und die sitzen in dem Hauptkontrollraum. Die sind praktisch für den Columbus Onboard-Teil zuständig. Und dann gibt es noch 2 Leute, die sind für den Ground-Teil zuständig. Also die sind zuständig dafür, dass die Ground-Infrastruktur läuft. Ja? Also dass der Kontrollraum läuft, dass die Rechner im Kontrollraum laufen, dass die Datenverbindung zu Houston läuft, dass wir kommandieren können, dass wir die Telemetriedaten sehen, dass wir mit unseren Counterparts in USA reden können. Ja. Also diese Ground-Infrastruktur. Ja. Ja, das sind die Ground-Controller, da gibt es 2 Stück. Die sind auch immer da. Also das heißt, es ist dieses Core-Team sind 6 Leute, die immer da sind. Das ist ein Schichtbetrieb. Ja. Wir machen 8 Stunden Schichten plus 1 Stunde Handover. Mhm. Also jede Schicht dauert 9 Stunden und es gibt 3 Schichten am Tag. Okay. Ja, das heißt, pro Tag braucht man 18 Leute. Mhm. Und wie viel habt ihr insgesamt so krankheitsausfallmäßig? Also insgesamt, wir sind ein Team von ungefähr 50 Leuten, die jetzt Flight Controller Arbeit machen, also ohne die Ground Controller, weil der Ground Controller Anteil anders gehandelt wird. Ja. Und ja, das ist das, was man im Endeffekt auch braucht, um den Betrieb regulär aufrecht zu erhalten. Ja. Was sind das für Leute? Ich meine, man kann ja jetzt nur nicht Flight Controller studieren oder lernen. Also wie kommt man zu sowas? Die Bandbreite ist groß. 50% Lehrer, oder? Naja, so nicht. Naturwissenschaftler halt. Ja. Also wir haben Physiker, ich selber bin Physiker. Mhm. Mathematiker haben wir auch. Ja. Was wir auch, Elektroingenieure haben wir auch. Ja. Und wir haben noch sehr viele Luft- und Raumfahrttechniker. Und es kommt ein bisschen darauf an, wie so wo die Leute herkommen, also ob sie so Quereinsteiger sind, ob sie aus anderen Satellitenmissionen kommen, ob sie direkt von der Uni kommen und hier anfangen. Also was man im Endeffekt haben muss, ist ein naturwissenschaftliches Studium. Ja. Und das ist so der Einstieg. Und für den Rest gibt es quasi eine Inhouse-Ausbildung dann? Da gibt es eine Zertifizierung, nennt sich das. Das ist ein sehr ausgeklügeltes Konzept, was auch in Absprache mit der NASA aufgesetzt ist, weil durch diese Zusammenarbeit, die wir haben, und dadurch, dass wir ein Teil von der internationalen Raumstation eben sind, müssen wir auch deren Requirements für das Personal erfüllen. Mhm. Ja. Und da gibt es auch ausgeklügelte und sehr detaillierte Dokumentation auf NASA-Seite, was man hier zu erfüllen hat. Und die ESA hat es dann umgesetzt. Und was dann rausgekommen ist, ist ein Zertifizierungsprozess, den man als Flight Controller zu durchlaufen hat, der ungefähr ein Jahr dauert. Okay, das geht aber eigentlich noch. Also hätte ich mir fast schlimmer vorgestellt. Und eure Kernkompetenz ist sozusagen System-Know-how über das Modul und über die Prozesse im Umfeld der ISS. Genau. Na? Genau. So kann man das also sagen. Es sind eigentlich zwei Sachen, die man können muss hier. Ja? Man muss inhaltlich, technisch verstehen, wie das Ganze tickt. Und man muss in dem operationellen Umfeld sich verhalten können. Das heißt, man muss die Prozesse kennen, wie das Ganze läuft, und man muss es entsprechend kommunizieren können, weil Kommunikation ist das A und O hier. Und wenn man dann an der Konsole sitzt, dann muss man also mit den anderen Teammitgliedern hier im Kontrollraum reden, man muss mit seinen Counterparts in den USA reden, man muss mit den Engineering-Leuten reden und man muss manchmal sehr schnell agieren können. Ja. Also es gibt zum Beispiel so etwas, was sich Emergency Responses nennt. Wenn jetzt ein Feuer ausbricht, das ist eine der Emergency in der Raumstation, dann gibt es also eine Prozedur, das ist eine Emergency Procedure, die zwischen Crew und Boden ausgeklügelt dazu führt, dass das Feuer halt entsprechend bekämpft wird oder das Modul isoliert wird. Ja. Und das muss man sehr, da muss man sehr schnell agieren und man muss diesen Prozess und diese Kommunikation, das muss man in- und auswendig können. Ja, und das sind auch die Sachen, die man dann auch trainieren und simulieren muss. Und man sollte wahrscheinlich so generell so ein bisschen eher so der ruhigere, stressresistente Typ sein und nicht. Man steht eigentlich, sobald irgendetwas ist, steht man immer unter Stress. Ja. Ja, also das ist. Es ist ein ganz normaler Vorgang halt, ja. Und da muss man in dieser Stresssituation halt auch entsprechend agieren. Handlungsfähig bleiben. Ja. Ja. Und es ist, also es klingt ein bisschen einfacher, als es dann ist. Und was man halt sieht, ist, also wenn man neue Leute hier einstellt und dann auch sieht, das läuft alles so ganz normal, ja. Das läuft, dann macht man die ersten Simulationen und dann sieht man schon, dass die und super Wissen haben, dass die alles erklären können, wie das Columbus-Modul funktioniert, also einen tollen Engineering-Background und ein technisches Verständnis haben, aber operationell sind sie nicht in der Lage zu handeln. Mhm. Ja, also denen fehlt dann einfach manchmal dieses Operations-Know-how dazu, also die Art, richtig umzugehen an der Konsole mit dem Problem dann. Kann man das lernen oder ist das, kann man sicherlich üben, aber das ist schon auch so ein bisschen Grundeinstellungsmentalitätsding. Genau. Ja. Also man kann natürlich sehr viel machen, man kann es trainieren, man kann auch also bewusst machen, was man eigentlich machen muss. Also ich meine, vielen Leuten ist es dann einfach, die wissen es halt nicht oder denen fehlt das Gefühl, aber man kann es den Leuten vermitteln, ja. Aber es gibt auch Leute, die sind einfach von der Art und Weise, wie sie ticken, sind sie nicht in der Lage, das zu machen. Ja. Was kein Drama ist, ist aber halt einfach der falsche Job. Ja. So ein bisschen wie Fluglotsen. Ich denke mal, das ist so ein bisschen ähnlich. Es ist ein bisschen ähnlich. Also wir waren mal draußen in München, haben uns das angeschaut, wie die das machen, weil sie vom Prinzip her ähnlich eben arbeiten, haben auch diesen Schichtbetrieb und so. Ja. Und das ist auch Konsolenarbeit und hochkonzentriert und eine Riesenverantwortung. Ja. Und das ist ganz ähnlich. Ist richtig, Diese Zusammenarbeit mit der NASA und den Russen, wie muss ich das vorstellen? Kann man das so sagen, dass in Houston das Oberkontrollzentrum sitzt und da sozusagen alles zusammenläuft, oder ist das so mehr so eine Peer-to-Peer-Kommunikation, oder was ist da so die Abstimmungsgeschichte? Also es ist so, dass die NASA das die Hauptverantwortung haben, ja. Und die teilen sich das mit den Russen. Also die NASA und die Russen sind die Hauptkontrollzentren. Mhm. Ja. Also die sind für den Gesamtbetrieb und für die Safety von den Astronauten verantwortlich. Und zwar uneingeschränkt. Ja. Also die haben die Verantwortung dafür. Ja. Und was sie dann machen ist, sie delegieren praktisch Teile dieser Verantwortung an diese International Partner für ihre Module. Also wir jetzt als ESA-Partner hier, wir sind eben für unser Modul verantwortlich, aber alles, was wir tun, müssen wir der NASA gegenüber rechtfertigen. Das bedeutet zum Beispiel ganz pragmatisch, wenn wir ein Kommando schicken wollen hier vom Boden aus, dann können wir nicht einfach hergehen und das Kommando schicken, sondern wir brauchen ein Go von dem Houston Flight Director. Und das gilt für jeden Kleinkram, sage ich jetzt mal? Oder das gilt im Prinzip für jeden Kleinkram. Ja. Mhm. Das Ganze ist definiert und festgelegt, auch bis ins kleinste Detail in sogenannten Flight Rules. Das sind Regeln, die für diese Zusammenarbeit mit definieren. Und da steht dieser Verantwortungsbereich auch klar drin. Ja. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Umkonfiguration machen von den Wasserpumpen, dann gehen wir auch über einen klar definierten Prozess zum Houston Flight Director, sprich der Flight Director von unserer Seite, also wenn ich an der Konsole bin zum Beispiel, ich rufe dann über das Voice-System den Houston Flight Director, erkläre ihm, was wir machen wollen und kriege dann das Go von ihm, dass wir das jetzt kommandieren können. Das Ganze ist natürlich nicht einfach nur, also macht man nicht dann, wenn es einem einfällt, sondern das ist alles geplant. Ja. Und dieser Planungsprozess ist ein Key-Process. Ja? Mhm. Also das ist ein Kernprozess in dem ganzen Zusammenspiel hier. Ja. Und ist das Teil eurer Aufgabe oder machen das irgendwelche, sagen wir mal, Backoffice andere Leute? Das ist gemixt. Also das, was eigentlich stattfindet auf der Raumstation, das wird über einen ganz langen Prozess, der über 2-3 Jahre läuft, festgelegt. Mhm. Das Ganze startet mit einem, was man taktischen Plan nennt. Und der wird inkrementspezifisch aufgesetzt. Ja. Inkremente sind so Halbjahreszyklen. Mhm. Also das Ganze ist, also die ganze Operations auf der Raumstation ist in Halbjahreszyklen eingeteilt. Das sind die Inkremente. Und für dieses Inkrement wird dann festgelegt, zum Beispiel, welche Nutzlasten da laufen sollen. Ja, also wenn ich jetzt eine Experimentiereinrichtung habe, wo ich sage, das ist jetzt in Inkrement 36, was jetzt in 1,5 Jahren oder so ist. Nicht das gleiche wie die Expeditions. Das ist overlapping. Das ist korrespondiert, die Expeditions sind praktisch die Crew. Okay, alles klar. Also das ist Crew-concentrated und die Inkremente sind... Ja, aber also zeitlich. Genau, also es ist so, dass jedes, parallel. Genau, dass jedes, im Endeffekt ist es so, dass die Inkremente definiert werden über die Soyuz Crew Exchanges. Und damit sind die an die Expeditions geheftet. Ja, okay. Ja. Es ist nur ein anderer Blick darauf. Ja. Ja, also da muss ich mir dann überlegen, okay, ich will in diesem Inkrement, was in 2 Jahren stattfindet, möchte ich dieses Experiment laufen lassen. Da muss ich dieses Experiment natürlich am Onboard haben. Ja. Also eventuell muss ich es hochbringen oder ich muss Teile dafür hochbringen, ich muss Samples dafür hochbringen und solche Sachen. Ja. Ja. Das heißt, ich muss das sehr weit im Voraus planen und das wird dann immer weiter runtergebrochen und wird dann abgeglichen mit den mit den Experimenten oder den Aktivitäten, die die anderen International Partners machen müssen. Und dann muss man das dekonflikten und das Ganze findet dann so ein halbes Jahr, bevor dieses Inkrement stattfindet, findet dieser ganze Abgleichprozess statt. Ja. Das wird von den, also da gibt es ein eigenes Team dafür, das sind diese, die nennt man Long Range Planner oder Planning, European Planning Team heißen die auf unserer Seite und die machen das offline. Und das geht so weiter und so weiter, bis ungefähr 2,5-3 Wochen, bevor jetzt eine Aktivität eigentlich stattfindet. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo das Ganze an das Flight Control Team mit übergeben wird. Ja. Da gibt es dann ein Review von diesem Plan und dieser Review von dem Plan, der wird an der Konsole gemacht. Also das heißt, das Flight Control Team schaut sich diesen Plan an und identifiziert im Detail, ob alles das, was auf diesem Plan steht, nun richtig ist. Ja. Und da müssen die richtigen Prozedurreferenzen drinstehen. Da müssen die richtigen Power Allocations drin sein. Da muss sichergestellt sein, dass die Daten, Downlink-Raten richtig sind, dass es keine Konflikte gibt, zum Beispiel wegen dem Platz, der oben ist. Ja, also wenn jetzt ein Astronaut an dem Rack was machen will und ich habe eine Aktivität, die im Rack nebendran ist, dass es hier etwas gibt, was nicht ticken kann. Und das schaut sich das Flight Control Team an der Konsole. Das ist einer der großen Aufgaben, die wir haben hier, wenn wir an der Konsole sitzen, diese Reviews durchzuführen. Das sind die Timeline-Reviews. Das habt ihr auch mehrere Kontrollräume, oder? Das macht das Flight Control Team im Kontrollraum. Während der restlichen Arbeit. Genau. Okay. Das ist eine, also wir haben ja drei Schichten am Tag und während einer Schicht schläft die Crew, ja. Ach so, ja, guter Punkt. Und das sind im Normalfall also weniger Onboard-Aktivitäten. Ja. Also manchmal kommandieren wir auch während der Zeit oder machen irgendwelche anderen Sachen onboard oder müssen onboard machen, ja. Was nur geht, wenn die Crew schläft. Aber im Normalfall sind diese Schichten, was die Realtime-Aktivitäten angeht, also was man direkt machen muss, auf der Raumstation eigentlich minimal ausgelastet. Mhm, okay. Und während dieser Zeit finden diese Reviews statt. Das ist so auch aufgesetzt. Ja, ja und es gibt im Endeffekt drei oder vier solche Reviews, die wir machen an der Konsole zu verschiedenen Zeiten. Also 2,5 Wochen vorher, dann 7 Tage, 6 Tage vorher, 3 Tage vorher und einen Tag vorher. Mhm. Und wenn diese Reviews stattgefunden haben, dann wird die Aktivität so ausgeführt an dem Tag, wie es dort eben durchgereviewt worden ist. Das heißt, jeder im Kontrollraum weiß Bescheid, was stattfindet und nicht nur wir, sondern natürlich auch die Houston Flight Controller und der Houston Flight Director weiß Bescheid über diese Aktivität. Das heißt, im Rahmen der Reviews wird das dann eben auch mit den Amerikanern abgestimmt. Genau. Ja. Das heißt, wenn du dann hergehen musst und dir das Go holst für irgendeine Aktivität, dann wissen die Leute sehr genau, was wir dort machen. Mhm. Ja? Also weil wir die Prozedurreferenzen drin haben und das eben mit den entsprechenden Counterpart jetzt schon vorkoordiniert worden ist. Wenn du sagst Prozedurreferenzen, muss man sich das so vorstellen, dass quasi jede halbwegs vorhersehbare Aktivität, die man da oben tun kann, irgendwo aufgeschrieben, mit einer Nummer versehen ist und ihr sagt dann nur noch, jetzt macht ihr 3, 7 und 28 und commit go. Genau. Okay. So ist es. Das heißt, Spontanes ist da nicht. Außer im Emergency-Fall vielleicht. Und da gibt's auch selbst da nicht. Ja. Also Operations bedeutet nicht, dass man hergeht und so aus dem Bauch heraus das macht, was man jetzt gerade glaubt, was das Richtige ist, sondern Operations bedeutet, dass man das macht, was man sich vorher überlegt hat. Und man hat sich eigentlich alles vorher überlegt. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, einer, der in diesem Gebiet nicht unterwegs ist, kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, bis zu welchem Detaillierungsgrad man sich da diese einzelnen Vorgehensweisen quasi vorher schon überlegt. Ja. Da würde ein normaler Mensch wahrscheinlich sagen, also geht's noch? Warum so? Das ist doch logisch. Man schreibt es aber wahrscheinlich trotzdem auf. Es ist alles aufgeschrieben und zwar auf verschiedenen Levels aufgeschrieben und auch mit verschiedenem Detaillierungsgrad aufgeschrieben. Ja. Ja. Und wo das Ganze dokumentiert ist, das sind die sogenannten Ops Products oder Operations Products. Und die legen das gesamte Handeln fest, die definieren das gesamte Handeln. Ja? Und das ist ein Teil der Ausbildung, die man da durchlaufen muss, dass man diese Ops Products in- und auswendig kennt. Die Zusammenarbeit mit den Amerikanern, ist das Chef-Lehrling oder ist das auf einer vernünftigen, funktioniert gut so? Das funktioniert sehr gut. Ja. Also man muss was tun dafür. Also man muss das Interface pflegen entsprechend. Das heißt, ihr seid auch gelegentlich mal drüben. Da gibt es verschiedene Foren, wie man das macht und wo man die Sachen diskutiert. Ja. Und das bedeutet auch, dass die Leute hierher kommen und dass wir auch oft in Houston sind. Mhm. Du hast vorhin von dem Review-Prozess geredet. Ich kann mir vorstellen, oder was heißt vorstellen? Ich weiß, ich habe das irgendwo gelesen, dass kompliziertere Aktivitäten auch simuliert durchgespielt werden. Passiert das nur im Rahmen der Ausbildung oder wird da wirklich ein kompliziertes Manöver vorher trainiert? Das eine, was gemacht wird, ist die Sachen, die die Crew zu machen hat. Ja. Da gibt es, also die Crew, die Astronauten, die werden ja auch trainiert. Ja. Und die machen im Rahmen von ihrem Training machen die zum Beispiel Experimentiertraining. Ja. Also für die europäischen Experimente kommen die nach Köln in das European Astronaut Center und kriegen dort Trainingssessions. Hauptsächlich für Experimente, aber teilweise auch für Systemaktivitäten, mhm. für kompliziertere Systeme oder komplexere Systemaktivitäten. Und im Rahmen von diesem Crew-Training nehmen manchmal Flight Controller von unserer Seite auch mit dran teil. Mhm. Also es gab jetzt zum Beispiel eine Anomalie mit einem Ventil, was wir in Columbus gehabt haben, das ist korrodiert. Und ist festgestellt worden, weil das konnte man nicht mehr kommandieren, es ging dann nicht mehr auf und nicht mehr zu, es hat sich nicht mehr bewegen lassen und dann hat die Crew sich das angeschaut und dann hat sie festgestellt, das ist so eine komische weiß-grünliche Substanz ausgetreten und dann ja, wurde das alles analysiert und dann gab es einen Forward-Plan und im Endeffekt wurde dieses Ventil ausgebaut. Mhm. Das hat sich aber auch über einen langen Zeitraum hingezogen, also auch die Entscheidung, dass das ausgebaut wird und jetzt, dass ein neues eingebaut wird, hat sich auch lange hingezogen. Ja. Und dieses lange Hinziehen hat dazu geführt, dass das Ganze in das Crew-Training mit eingeflossen ist. Das mhm. heißt, die Crew hat ein spezielles Training dafür gekriegt, wie man dieses Ventil jetzt ausbaut und umbaut und was sie da machen müssen. Ja. Also das sind die Sachen, die elementar sind, wie die Crew sich zu verhalten hat. Ja. Ne? Und die Crew kriegt also im Rahmen von ihrer Ausbildung dieses normale Columbus Operator Training, mhm. wie sie Columbus zu bedienen haben. Das kriegen alle Astronauten. Das kriegen alle, nicht alle. Also da gibt es auch, also es gibt Astronauten, die sind Columbus Specialists und es okay. gibt Astronauten, die kriegen das normale Astronautenausbildung. Okay. Columbus mhm. Specialist kriegt eine detailliertere Ausbildung ja. für Columbus. Ja. Und da im Rahmen von dem kriegen sie dann auch mit, wie sie Ventile auszubauen haben, wenn ja. sie das machen müssen. Ja. Aber wenn man jetzt etwas vorhersehen kann für einen speziellen Fall und man entsprechend Zeit hat, dann geht das hier nochmal speziell in ein Crew-Training ja. mit ein. Ja. Also die Sachen, die man da vorwegnehmen kann, das kriegt die Crew eben speziell mit und da nehmen wir dann auch mit dran teil. Mhm. Ja. Jetzt die Sachen, die wir, also komplexere Aktivitäten, die man in dem Sinne nicht auf Crew-Level schon vorher trainieren kann mit der Crew am Boden, da machen wir sogenannte Dry Runs. Mhm. Wir gehen also her und haben Flowcharts oder entwickeln Flowcharts für diese Aktivitäten, ja. die entsprechenden Prozedurreferenzen drin haben, weil das sind immer viele Prozeduren, die da involviert sind. Also nicht nur eine, die dann straightforward durchgearbeitet werden kann, ja. sondern das sind dann zwischen 8 und 15 Prozeduren vielleicht. Ja. Und da wird dann auch nicht jeweils die gesamte Prozedur durchgelaufen, sondern einzelne Steps draus, also Teile aus der Prozedur. Und dieser Gesamtlauf, der wird über Flowcharts dann definiert. Und dann gibt es dann aber auch Verzweigungen drin, wo man dann gucken muss, ob, wenn irgendetwas nicht so läuft oder wenn es einen Entscheidungsteil gibt da drin, dann kann man den Weg gehen oder kann den anderen Weg gehen. Ja. Wenn es komplex genug ist, dann entscheiden wir, das ist dann unsere Entscheidung, ob wir das für notwendig erachten oder nicht, so einen Dry-Run durchzuführen. Das ist relativ... Klingt jetzt auch sehr einfach und eigentlich natürlich, dass man sowas macht. Also wenn ich was Komplexes habe, ja. probiere es halt vorher aus. Ja. Ja. Wenn man es aber dann machen will und unter den Rahmenbedingungen, wie wir hier arbeiten, dann stellt man ganz schnell fest, dass das alles andere als einfach ist, das zu machen. Weil es macht natürlich nur Sinn, das zu machen, wenn man die Leute, die Aktivität dann auch durchführen sollen an der Konsole, dass man mit den Leuten auch den Dry-Run mhm. macht. Ja. Das andere ist jetzt nicht so der Hit. Ja. ja. Und wenn man dann hergehen muss und ich weiß jetzt, okay, in 3 Wochen habe ich diese Aktivität und ich will jetzt nächste Woche den Dry Run machen und wenn ich jetzt die Leute identifizieren muss, oder wenn ich die Leute, die diese Aktivität dann in 3 Wochen durchführen, wenn ich die dann freischaufeln muss an diesem Tag, wo ich den Dreirun mache, dann ist das schon mal sehr schwierig. Ja. Wenn wir es machen, dann treiben wir auch den Aufwand und schauen auch, dass wir die Schichtpläne entsprechend so modifizieren, dass die Leute dann auch frei sind. Mhm. Und was einem dann aber passieren kann, ist, dass diese Aktivität gar nicht an dem Tag stattfindet, an dem sie ursprünglich geplant war, weil irgendeine andere Anomalie zum Beispiel von NASA-Seite verhindert, dass man das dann dort machen kann. Ja, die machen dann eine High-Priority-Umplanung für diesen Tag und dann rutscht es halt auf einen Tag weiter. Dann hat man aber andere Leute an der Konsole. Und dann hat man eigentlich Pech gehabt. Ja. Also es ist relativ aufwendig und manchmal bringt es auch nichts. Also wir haben schon alle Variationen da durchgehabt. Ja. Mhm. Aber auch wenn man jetzt nicht genau dieselben Leute an der Konsole dann hat im Dreirun hat, die dann an der Konsole sitzen, ist es trotzdem hilfreich manchmal, wenn man dann entweder Fehler im Flowchart identifizieren kann oder man kann Dinge klarer machen. Also wenn man eben nicht die Leute trainieren will, sondern den Plan auf Plausibilität prüfen. Genau. Ja. Die Astronauten sind da aber logischerweise nicht. Was heißt, die Astronauten nicht sind dann in dem Fall, also wenn wir sowas machen, sind die Astronauten nicht involviert. Vielleicht noch als Add-on da, es gibt etwas, was wir jetzt machen und gemacht haben. Also was man machen kann, wenn man komplexe Aktivitäten hat, das ist ein sogenanntes Onboard-Training. Mhm. Also wenn die Astronauten schon oben sind, also wenn man es nur mal am Boden trainieren kann, aber die Aktivität so komplex erachtet wird, dass die Astronauten sich vorbereiten müssen darauf, ja, dann macht man ein Onboard-Training. Und das ist das, was wir jetzt machen für, das heißt Woof Cleaning, das ist das, also Säubern von diesen Ventilen, weil wir festgestellt haben, dass diese anderen Ventile auch diese seltsame Substanz da außen dran haben und man versucht jetzt diese Substanz wegzuputzen und Samples zu nehmen, um auch zu analysieren, was genau da dahinter ist. Und es ist auch so komplex, die Aufgabe, wenn man da Rex praktisch tilten muss, also bewegen muss, dass man zu diesen Ventilen hinkommt. Und was die jetzt gemacht haben, ist, die haben am European Astronaut Center in Köln an den Modellen, an den Ground-Modellen, haben sie ein Video gedreht, wo sie diese Prozedur durchgegangen sind, sodass man genau sehen kann, was man zu tun hat und wie man es zu tun hat. Und dieses Video wird jetzt der Crew zur Verfügung gestellt auf der Raumstation. Und wir haben jetzt eine Session geplant, dass sie sich dieses Video anschauen und auch Fragen stellen können dann am Boden. Ja. Ja. Also auch das zum Beispiel klingt jetzt auch relativ einfach, ist aber, wenn man das dann durchführen will, beliebig kompliziert. Ja. Weil zum Beispiel, wenn ich ein Video von einer halben Stunde oder von 20 Minuten oder so ist es, dreht, dann muss natürlich die Crew sich das auch 20 Minuten lang angucken. Das heißt, man braucht 20 Minuten Crewzeit, um nur ein Video anzugucken. Ja. Von diesen gesamt 8,3%, von denen ich ganz am Anfang gesprochen habe, die dir als Crewzeit zur Verfügung stehen, gehen diese 20 Minuten halt weg dann. Ja. Also man muss sich schon sehr genau überlegen, ob man jetzt hier 20 Minuten investiert für so etwas, um den Erfolg dann von der Aktivität zu erhöhen oder ob man jetzt glaubt, dass die Astronauten durchaus in der Lage sind, das ohne ein spezielles Training zu machen. Klassische Versicherungsfrage, ne? Weiß man vorher halt nicht. Du hattest vorhin kurz erwähnt, ich glaube nicht wirklich im Detail, dass es verschiedene Positionen gibt, verschiedene Rollen. Mhm. Wollen wir da nochmal so kurz drauf eingehen oder weiter eingehen? Also wie gesagt, es gibt das Core-Team. Das sind 4 Leute. Da gibt es eine Position, die ist verantwortlich für das Lebenserhaltungssystem, für das ICLIS-System, also für im Endeffekt alle Fans, die in Columbus laufen, um sicherzustellen, dass ich eine richtige Luftzirkulation habe. Für die Temperatur in Columbus sind sie zuständig, für die Humidity, für die Feuchtigkeit. Und dieselbe Position ist die Systems-Position, heißt die bei uns. Sie ist auch zuständig für das TCS, für das Thermal Control System, also für die Kühlung der Racks und für die Kühlung der Computer. Und Die andere Position, die wir haben, das ist die DMS-Comms-Position, heißt die. Die sind zuständig für das Data Management System, sprich für alle Computer, die in Columbus drin laufen. Wie viele sind das? So raus nochmal. Es gibt, okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Also es gibt zwei Layers in Columbus. Das ist ein Vital Layer und es gibt einen Nominal Layer, heißt das. Der Vital Layer ist dafür zuständig, dass Columbus nicht kaputt geht. Ja. Ja? Also das stellt dann im Endeffekt sicher, dass die Basisfunktionen von Columbus laufen und es ist, auch wenn keine Luftzirkulation mehr drin ist, wenn keine Kühlung von den Racks mehr da ist, ja, dass aber trotzdem die Shell Heaters in Columbus laufen. Also das sind die Heizer, die in der Ummantelung von Columbus drin sind. Mhm, falls es Schaden ist. Genau, ja, die verhindern, dass ich Kondensierung kriege in Columbus. Ja. Dafür sind diese Computer zuständig. Ja. Das sind zwei. Also das ist, die heißen Vital Telemetry Computer 1 und Vital Telemetry Computer 2. Die laufen beide die ganze Zeit. Und da gibt es einen Master und einen Slave. Ja, und Das ist ein Redundanzkonzept. Das sind zwei Computer. Und dann gibt es Nominal DMS. Und da gibt es vier Computer, die auch über die verschiedene Aufgaben haben, wovon einer redundant ist und die man aber auch insgesamt so konfigurieren kann, dass jeder jede Rolle spielen kann. Also es sind vier identische Computer im Endeffekt, die verschiedene Aufgaben haben, wo man aber die man softwaremäßig definieren kann, welcher Computer welche Aufgabe hat. Ja. Und sind es diese Lenovo-Laptops, die man da immer überall, das sind quasi nur die Astronauten-Utility-Rechner. Genau. Okay. Also die Rechner, von denen ich jetzt rede, das sind eben die Columbus-System-Rechner, das sind eingebaute Rechner, das sind dedizierte Rechner. Mit einem da läuft dann auch kein Windows. Da läuft kein Windows, da läuft ein ganz eigenes Betriebssystem, das sind auch die Protokolle, die da laufen, klar. Das sind diese Milbus-Protokolle, die auch da... Ja. Ja. Das, was man, also die Computer sieht man auch nicht. Ja. Also, ich meine, die sind in den Racks, in dem D1, D2-Rack drin, also in Columbus, wenn man reingeht, unten drin. Wo auch immer unten ist. Ja, es gibt ein Oben und Unten, so ist es nicht. und die Computer, die man eigentlich sieht jetzt, also die Laptops, die da rumstehen, das sind eigentlich die unwichtigen Teile. Ja. Ja. Da gibt es zwei, das ist der Portable Workstation 1 und Portable Workstation 2. Das sind Computer, mit denen die Astronauten Columbus kommandieren können. Okay, der hängt dann also schon auch an Netz. Der hängt an dem Columbus LAN, hängt der. Ja. Also und über dieses LAN und über diese Laptops kann ich über eine spezielle Oberfläche, die da programmiert ist, kann ich fast alles kommandieren, was ich auch vom Boden aus kommandieren kann als Astronaut. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die können die Astronauten nicht kommandieren, die kann man nur vom Boden aus machen. Ja. Mhm. Also das gibt die zwei Laptops und dann gibt es noch andere Laptops, mit denen die Crew den Rest von der Raumstation kommandieren kann. Das sind dann mehr die elementareren Sachen. Das sind spezielle Laptops, die heißen PCS, Portable Computer System. Mhm. Und dann gibt es noch andere Computer, die sind jetzt nicht an diesem LAN dran, wo man direkt irgendwas kommandieren kann von der Raumstation oder von Columbus. Das sind im Endeffekt normale Laptops, wo dann eben Windows drauf läuft, wo zum Beispiel dieses Planungssystem drauf ist, Onboard Short-Term Planning Viewer, wo dieser Plan drin ist, wo man einen Ground-Track sehen kann, wo die Station gerade ist. Ja. Und auch, wo die Crew ihre E-Mails lesen kann, wo sie ein Video angucken können für dieses Onboard-Training zum Beispiel. Das sind so normale Computer. Ja. Und da gibt es ein IP-Netz mehr oder weniger ganz da normal. Ein Onboard-Station-LAN gibt es da. Ja. Okay. Und neben dem gibt es dann noch einen ganzen Satz von Experimentier-Computern natürlich. Ja. Da gibt es teilweise auch Laptops. Das sind dieselben Laptops wie die anderen Laptops auf. Das sind waren die IBM ThinkPads, die sie gehabt haben. Die waren immer mal so wieder abgegradet. Und die Experimentiereinrichtungen selber, die haben auch ihre eigenen Computer. Die heißen dann RIC, Rack Interface Controller. Und also es sind dann auch dedizierte Computer, die dann für das Rack zuständig sind. Ja, ja, ja. Also es gibt einen ganzen Satz von Computern auch auf verschiedenen Level. Und dafür ist die DMS Comms-Position zuständig. Mhm. Also DMS, Data Management System, und Comms heißt für Communication, also für die Onboard Communication. Also die sind zum Beispiel auch zuständig dafür, dass ich Onboard-Video am Boden sehen kann. Mhm. Es gibt 2 Videokameras in Columbus, die man ein- und ausschalten kann, die man über verschiedene Channels routen kann. Es gibt Experimentier-Videokameras, also in Biolab zum Beispiel gibt es eine Kamera, die in der Glovebox drin ist. Das ist eine interne Kamera, ja, die man dann auch zum Boden runterrouten kann. Und das kann man alles kommandieren natürlich, wer wohin geroutet wird, und dafür ist COMS zuständig. Ja. Wie viel Bandbreite gibt es denn da zwischen der ISS und der Erde ungefähr? Das Maximale, was wir verwenden, ist 32 Megabit. Das ist aber doch gar nicht eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, ja. Das ist aber auch, das müssen wir dann auch am Boden vorwärts bringen, was ja auch immer mit Kosten verbunden ist. Das heißt, es gibt immer, es muss immer genau ausdiskutiert werden, ob man es nicht auch anders machen kann oder ob es notwendig ist, diese hohe Bandbreite zu kriegen. Ja. Ob so ein richtig so ein richtiges Bottleneck scheint die Bandbreite dann nicht zu sein. Es ist mehr eine Kostenfrage als ein Bottleneck. Ja. Also ein technisches Bottleneck. Ja. Okay, wir waren bei den zwei Positionen. Das ist Systems und DMS Comms. Die sind für die Systeme zuständig von Columbus. Dann gibt es eine Koordinierungsposition. Das ist Call-OC heißt das. Das ist Columbus Operations Controller. Und das ist das Interface zur Payload-Community innerhalb der ESA. Ja. Mhm. Also der ganze Nutzlastbetrieb ist innerhalb der ESA so aufgesetzt, dass jedes Rack einen bestimmten USOC und unter eine bestimmte USOC-Verantwortung fällt, und in diesen USOCs, in diesen User Support Operation Centers, die eben verteilt sind in Europa, in Neapel gibt es eins, in Köln gibt es eins, in Belgien gibt es eins, in Niederlanden gibt es eins. Jeder, der zahlt, kriegt eins. Genau. das sind auch kleine Kontrollzentren im Endeffekt, ja, wo auch eine Anzahl von Leuten sitzen, und die kommunizieren mit dem Call-OC, holen sich, wenn die was kommandieren wollen, also wenn die ihre Experimentiereinschübe kommandieren wollen, dann müssen die sich das Go vom Call-OC holen. Mhm. Der kriegt das Go dann vom Columbus Flight Director, und der wiederum kriegt das Go von dem Houston Flight Director. Und dieses Interface macht der Call-OC. Ja. Mhm. Und die machen auch die Planung, also das Real-Time-Planning. Also wenn ich jetzt irgendwas umplanen muss, weil irgendwas nicht funktioniert hat und ich andere Aktivitäten zu anderen Zeitpunkten stattfinden haben muss, macht auch Call-OC. Und dann gibt es den Flight Director. Das ist praktisch der das für das Team verantwortlich ist, also für das gesamte ESA-Team verantwortlich ist, und der auch das Interface zu den International Partnern hat. Mhm. Ja, also der Flight Director kommuniziert mit dem Houston Flight Director und vertritt die gesamten ESA-Realtime-Aspekte dem Houston Flight Director gegenüber. Das sind die 4 Positionen, die im Kontrollraum sitzen, also im Hauptkontrollraum sitzen. Und dann gibt es eben diese 2 Positionen von der Ground Controller, die für das Ground-System zuständig sind. Und macht jeder Mitarbeiter alle Rollen oder gibt es auch Spezialisierungen? Das sind alles Spezialisierungen. Okay. Also die, was man macht, ist ein Zertifizierungsprozess für eine bestimmte Position. Ah, ja. Mhm. Ja, also man macht eine Zertifizierung für den Systems Flight Controller. Mhm. Ja. Und der kann dann auch keine andere Rolle spielen. Ja, also weil die sind so speziell und man braucht so ein dediziertes Know-how über die einzelnen Positionen, dass man hier kein vernünftiges Cross-Training aufsetzen kann. Mhm. Es gibt da noch mehr Positionen, also Positionen, die jetzt nicht 24/7 supporten. Eine der Positionen ist die Eurocom-Position. Eurocom ist die Position, die mit der Crew reden kann. Direkt dann? Direkt mit der Crew. Sonst geht es über Houston, oder? Sonst geht es über Houston. Also es ist so, es kann nicht jede Position mit der Crew reden, sondern es gibt dedizierte Positionen. Auch in Houston ist es so, das ist die Capcom-Position. Ja. Ja, und die korrespondierende Position bei uns heißt Eurocom. Ah, ja. Okay. Ja, also das ist. Ja. Und wir reden eben mit der Crew für unsere speziellen Aufgaben, also für Aktivitäten in Columbus, reden wir auch mit der Crew. Ja. So, diese Eurocom-Position brauche ich halt nur dann, wenn ich die Crew habe, die, wenn sie wach ist. Sonst brauche ich sie schon mal gar nicht. Und dann brauche ich sie auch nur jetzt von unserer Seite, wenn ich Aktivitäten habe, die ESA-related sind. Wir haben aber auch Tage, wo wir keine ESA-Aktivitäten auf der Timeline haben, also keine ESA-Crew-Aktivitäten, da ist dann nur Commanding drauf. Ja. Und für die Zeit gibt es dann auch keinen Eurocom, da ist dann gar kein Eurocom an der Konsole. Ja. Ja. Ja. Was dann aber natürlich passieren kann, ist, dass die Crew trotzdem manchmal Munich ruft, das ist Callsign für uns ist Munich. Oh, Pfaffenhofen wäre zu lang. Das wäre zu lang, das wollten sie versuchen durchzudrücken ganz am Anfang. Und das ist aber gescheitert, weil die das nicht aussprechen konnten. Ne? Also im Endeffekt wurde sich geeinigt, dass es Munich heißt. Ja. Also kann es sein, dass die trotzdem Munich rufen und dann ist es die Aufgabe vom Flight Director, die Calls anzunehmen und auch entsprechend zu handeln. Also es gibt dann auf unserer Seite eben zwei Positionen, die mit der Crew reden können. Das ist die Eurocom-Position und die Flight Director-Position. Ja. Ne? Ja. Dann gibt es noch eine Position, die heißt ESA BME. Das ist Biomedical Engineer. Das ist eine Position, die sitzt auch in Köln. Die sitzt immer in Köln, weil in Köln eben das European Astronaut Center ist. Und die sind verantwortlich für einen ESA-Crew-Member. Also wenn ich einen ESA-Crew-Member on Board habe, jetzt wie den Paolo Nespoli, der jetzt oben war, oder Frank De Winne, der ISS-Commander gewesen ist auch, als er oben war, dann sind die haben die eine spezielle Verantwortung für diesen ESA-Crew-Member, weil hinter dem ESA-Biomedical Engineer sitzt der ESA-Surgeon, also der Arzt praktisch, der für das Wellbeing, also für die Gesundheit von dem ESA-Astronauten zuständig ist. Ja. Also die arbeiten eng zusammen. Ja. Die Konsolenposition im Endeffekt ist die ESA-BME-Position und hinter der ESA-BME-Position steht der Surgeon. Jetzt im Augenblick ist die Position nicht wirklich besetzt. Also die arbeiten jetzt zwar und bereiten jetzt die nächste Mission vor, für den André Kuipers. Checken immer die ongoing real-time operations, also die kommen an die Konsole für 3 Stunden ungefähr am Tag und machen die Sachen, die sie sonst noch so machen, die sind auch für ein bisschen Equipment zuständig on board. Aber das ist mehr so eine, ist eigentlich mehr eine Offline-Arbeit, eben bis auf den Zeitraum, wo ein ESA-Astronaut on board ist. Ja. Und noch eine weitere Position gibt, das ist die Cosmo-Position, die sind für Stowage zuständig und für Structural Mechanics heißt das. Also Stowage ist, wo die Sachen sind. Ja. Auch das ist viel komplizierter, als man sich eigentlich so naiv denkt. Es gibt ein Tracking-System, wo die einzelnen Dinge sind. Also das fängt an von einem Schraubenzieher bis zu biologischen Samples, die in einer Kühleinrichtung drin sein können oder bis zu Tüchern, die man braucht, um was aufzuputzen. Da gibt es auch einen Plan dafür und ein System, das Inventory Management System. Ja, und die Cosmo-Position checkt also die Location von diesen ganzen Sachen. Und die sind zuständig für alle mechanischen Crew-Aktivitäten. Also was ist das? Wenn ich jetzt eine Crew-Aktivität habe, um zum Beispiel dieses Ventil auszubauen einzubauen, dann ist das eine mechanische Crew-Aktivität, die an der Struktur von Columbus etwas ändert. Und damit heikel ist in gewisser Weise. Genau. Und diese Prozedur zum Beispiel, die wird von den Cosmos geschrieben, also von den Backroom-Leuten von den Cosmos. Und wenn die Prozedur durchgeführt wird, dann ist die Position, die mit der Prozedur so vertraut sein muss, dass sie Crew-Fragen beantworten kann, ist die Cosmo-Position. Okay. Was für Informationen hat man, also was sehe ich an der Konsole? Also für die Leute, die noch nie so einen Kontrollraum gesehen haben, ich meine, ich weiß nicht, ob es solche Leute gibt, ich meine, man kennt ja alle diese Bilder von der NASA mit riesigen Wänden, wo üblicherweise der Ground Track halt dargestellt wird und was auch sonst noch, und dann tausende von Monitoren am Arbeitsplatz. Also was sind so die typischen Informationen, die man sich da abrufen kann, sowohl auf der großen Wandleinwand als auch auf den Monitoren? Was ist so die Basis für die Arbeit? Also die großen Monitore sind mehr so für PR-Sachen. Echt, und für Movie. ja, nicht ganz. Also ich meine, die großen Monitore duplizieren nur Sachen, die man auch an der Konsole okay. hat. Also alles, es gibt nichts an den Big Screen, heißt das bei uns, mhm. Gibt nichts auf dem Big Screen, was nicht auch lokal an der Konsole zur Verfügung ist. Ja. Aber was man sieht, wenn man jetzt in den Kontrollraum reinschaut, von der Besucherbrücke aus, ja, das ist der OSTPV, das ist der Plan. Ja, das ist ein Programm, was den Realtime-Plan darstellt. Sieht aus wie Microsoft Project, also so typischer mehrere Tracks und wer genau, tut was, ja, also und Aktivitäten, sind, Abhängigkeiten. Ne? Genau, ja, also da stehen die Crew-Aktivitäten drauf, also man sieht für jeden Crew-Member eine Zeile genau, ja. und da steht halt die Aktivität drauf, was er gerade macht. Und dann gibt es auch die Ground-Aktivitäten, gibt es auch eine Zeile dafür für Columbus Ground-Aktivitäten, dann kann man da draufklicken und dann sieht man, was es für eine Aktivität ist und man sieht die Prozedurreferenz mhm. oder man sieht noch eine andere Message, die dahinter liegt. Ja. Also das ist das, wie vorhin schon gesagt, ja, das ist ein Kernprodukt oder ja. ein Kernteil, ja, ja, wenn man ja, eben ja. wissen muss, was genau stattfindet. Und das, dieser OSTPV, also Onboard Short Term Plan Viewer heißt dieses ah, ja. Teil, ja. Das ist ein wirklich integriertes und integrierendes Stück Software, was da läuft. Das ist nämlich auch das Teil, was die Astronauten sehen. Also die Astronauten auf ihrem Laptop onboard sehen genau dasselbe, was wir hier am Boden sehen. Ja? Und das Ganze ist auch alles miteinander verbunden. Mhm. Und es gibt zum Beispiel etwas, wenn wir jetzt am Boden ein Update machen von diesem Plan, ja, dann wird dieser Update auch synchronisiert mit dem, was onboard der Station ist. Ja? Und zwar mehr oder weniger instantan. Mhm. So dass die Crew immer weiß, was ist der letztgültige Plan. Ja? Und ja. es gibt eben nicht verschiedene Versionen. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt wenn ich jetzt Files hätte, ja. Ja, dann klar. muss ich immer sicherstellen, dass ich die richtige Version habe. Also das ist hier nicht der Fall. Das ist ja. das System an sich stellt sicher, dass ich immer die letztgültige Version sehe. Und dann ist es auch so, dass die Crew sogenannte Crew-Notes machen kann in dem OSTPV. Also wenn sie eine Aktivität durchgeführt hat, eine Crew-Aktivität, dann kann die da draufklicken und kann reinschreiben, irgendeinen Kommentar dazu ja. abgeben. Hat viel zu lange gedauert, ja. war schlecht vorbereitet, kommt auch ganz auf den Astronauten drauf an. Also man kann auch alle möglichen Kommentare zurückkriegen in diesen Crew-Notes. Ja. Ja. Und auch diese Crew-Notes, wenn sie da reingeschrieben werden, werden mehr oder weniger instantan wieder gespiegelt, gemirrert hier auf unserem OSTPV. Ne? Also das ist eine wichtige Sache, was Planung angeht. Ja. Dann, was man auf der linken Seite jetzt hier im Kontrollraum auf unserer Seite oder von uns sieht, ja, das sind die Videos, die wir von der Station kriegen. Mhm. Wir können Videos von fast überall her haben. Wir können Video von dem US-Lab haben, wir können Video aus JAM haben, wir können Video von Columbus haben. Das wird dann entsprechend von den Comms-Leuten oder von den Comms-Positionen und von den korrespondierenden Positionen bei den anderen Kontrollzentren entsprechend aufgesetzt und wird dann hier on request eben dargestellt. Ja. Und das, was in der Mitte drin ist, das ist mehr so der technische Teil dann, ja, das ist nämlich das, was wir kommandieren auf die Raumstation. Mhm. Ja, also da werden alle Kommandos angezeigt, die wir geschickt haben und da sehen wir dann auch ganz oben Zeilen, Messages, die gelb und rot sind. Mhm. Das ist das Caution and Warning System. Das sind all die Sachen, die schief laufen können auf der Raumstation, ja, und irgendeinen Alarm erzeugen. Ja. Das ist auch genau festgelegt, was ein Alarm erzeugen kann. Jeder Alarm hat eine Nummer und diese Nummer referenziert dann eine Prozedur und in der Prozedur steht drin, was zu machen ist, wenn dieser Alarm eben auftritt. Ja. Ja. Und da gibt es Cautions, da gibt es gelbe Einträge, die sind nicht so schlimm. Also die erfordern im Normalfall keine sofortige Reaktion. Also, sondern da ist halt irgendwas, läuft nicht, aber ja. man kann eine Zeit lang warten, bis man darauf reagiert. Ja. Und dann gibt es die Warnings, wo man sofort irgendwie reagieren muss. Und dann gibt es die Emergencies. Das sind die Sachen, wo man also wo man alles stehen und liegen lassen muss und sofort irgendwas machen muss. Was wäre da ein Beispiel? Es gibt genau drei Emergencies, okay, die da vordefiniert sind. Das sind, und die, also was eine Emergency ist, ist definiert durch ein Immediate Catastrophic Crew, okay, Impact. Okay. Ja, wenn man nichts dagegen machen wird. Ja. Ja, das ist Feuer. Also Fire ist eine Emergency. Dann Toxic Atmosphere heißt das, ist eine Emergency. Also wenn ein giftiges Teil in die Luft kommt, wo man nicht mehr atmen kann, einatmen kann. Ja. Und das dritte ist, heißt Rapid Depress. Ja. Das ist, wenn ein Loch in der, also wenn ich einen Druckabfall habe. Ja. Ja. Ja. Na, vielleicht was wäre dann ein Beispiel für das nicht ganz Katastrophale, dass man sich das nur vorstellen kann? Also was war das Warning dann? Warning ist zum Beispiel, wenn ich eine Biolab-Aktivität habe, wo ich eine erhöhte Sauerstoffkonzentration plötzlich messe. Also ich habe einen Sauerstoffsensor und der Sauerstoff zeigt mir an, dass ich über dem Schwellenwert, also der Sensor zeigt mir an, dass ich über dem Schwellenwert für den Sauerstoffgehalt bin. Ja. Mhm. Dann kommt eine Warning. Und das ist zum Beispiel, sage ich jetzt, weil das ein Fall war, den wir schon dreimal gehabt haben. Ja. Das, weswegen man sofort reagieren muss, ist, weil erhöhter Sauerstoffgehalt bedeutet, dass ich erhöhte Gefahr für ein Feuer habe. Ja. Und ich habe jetzt kein Feuer, das heißt, ich muss jetzt nicht sofort irgendwas machen. Ich muss aber natürlich sofort, also mehr oder weniger sich drum kümmern. Innerhalb kurzer Zeit muss ich mich darum kümmern, um zu checken, warum hat dieses Teil oder warum zeigt dieses Teil erhöhten Sauerstoffgehalt an. Ja? Damit eben kein Feuer ausbricht. Das ist, deswegen ist es eine Warning. Ja, okay. Ja. Im Endeffekt war es so, dass der Sensor nicht richtig funktioniert hat. Ja. Was man aber dann eben verifizieren muss, dass das so ist. Klar. Ja. Okay. Okay, also das ist das, was man am Big Screen sieht. Ja. Sondern was man jetzt an der Konsole sieht, das ist für jede Position anders. Ja, klar. Ja, weil es gibt so viele, also was man im Endeffekt macht, ist sich Telemetrieparameter anschauen. Ja. Ja. Und Telemetrieparameter gibt es für alles on board. Ja. Ja. Also wenn ich mir jetzt das DCS anschaue, dann habe ich für jede Wasserpumpe, habe ich, weiß ich nicht, 30 Parameter, die ich mir angucken kann, über Druck, Temperatur, Stromversorgung und ob das Teil richtig angeschlossen ist, ob es richtig kommuniziert auf dem LAN. Ja, habe ich für jeden Zustand habe ich einen Telemetrieparameter. Ja. Und weil es so viele Telemetrieparameter gibt, kann auch nicht jede Position alle Telemetrieparameter anschauen, sondern jede Position guckt sich die Parameter an, wofür sie eben zuständig ist. Ja. Diese Parameter werden definiert und zusammengefasst in sogenannten Telemetry Pages. Mhm. Also jede Position macht sich ihre eigene ihren eigenen Satz von Telemetry Pages. Und zum Beispiel für eine Wasserpumpe gibt es eine Page. Und dann gibt es noch Overview Pages. Ja. Und wenn man eine Prozedur ablaufen lässt, kann man sich eine Procedure Page machen, wo dann genau die Parameter drinstehen, die man verifizieren muss, wenn man irgendwas kommandiert, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ja. Kann man sich das also alles schon vorher zurecht definieren und dann macht man sich so eine Page und dann sieht man genau die Parameter, die da drin steht. Und dann kann man gucken, ist das richtig oder falsch. Ja. Also das ist das, was sich die Leute angucken müssen, diese Telemetrie-Parameter. Ja. Einmal als Value und einmal als, das kann man dann auch als Plot ausgeben lassen über Balken eine Zeit. Also, bestimmte Grenzwerte setzen, wenn es piept. Genau, man kann sich also und dann sieht man gelbe Lichter und rote Lichter und solche Sachen. Genau. Ja. Ja, also das ist das, was man an der Konsole haben muss, diese Telemetry-Pages. Und dann hat man sein Kommandosystem, also die drei Positionen. Der Flight Director selber kommandiert nichts, sondern nur die Flight Controller kommandieren. Und dann haben sie ihr Kommandosystem und das wird dann auf so ein Stack geladen, jedes einzelne Kommando und wird dann losgeschickt. Das ist dann, das ist das, was man an der Konsole eben sieht. Ja. Wo wir da gerade drüber reden, das System, das ihr hier verwendet für die Aufgabenteilung zwischen, ich sag mal, Flight Director, die Konsolen, der Backroom, das ist das System, was auch die NASA berühmterweise so instituiert hat, so im Rahmen von Apollo und Shuttle. Also, weil die Russen es machen, glaube ich, ein bisschen anders. Aber schon so dieser Stil einfach, oder? Also der Stil und funktional ist es so, ja. Also das Ganze ist schon angelehnt an die Art und Weise, wie es NASA macht, ja, weil Columbus ist ein Teil des US-OS, also des US-Onboard-Segments, ja, Das bedeutet, hardwaremäßig tickt es so, wie die NASA-Teile auch ticken. Ja. Und da wir auch direkt angehängt sind und da unser Hauptinterface NASA ist, sind auch unsere Prozesse so aufgesetzt. Ja. Ja. Wir verwenden auch teilweise NASA-Software hier bei uns, ja, um zum Beispiel Flight Notes zu schreiben, also wie wir jetzt, wenn wir, also wie wir operationell kommunizieren miteinander. Ja. Ja. Was wir aber nicht von NASA verwenden, das ist zum Beispiel das Commanding-System oder das Telemetriesystem. Mhm. Also wir haben unser eigenes Telemetriesystem und wir haben unser eigenes Commanding-System. Also das hat nichts mit dem NASA-System zu tun. Also es ist nicht NASA-Software, die wir da haben. Ja. Ist aber natürlich funktional ähnlich. Ja. Okay. Ja, die Flight Directors da bei NASA sind ja auch, also berühmte Persönlichkeiten teilweise. Ne? Ja. Das macht so ein richtiger Kult, ist da ja auch so ein bisschen entstanden, um wie sie dann halt irgendwie Apollo 13 gerettet haben und so. Ja, also ich meine, die haben schon ihre, also ich meine, die haben die spielen auch eine andere Rolle, als wir jetzt spielen oder als die Flight Directors der International Partner spielen. Mhm. Ja, also ich meine, der JAXA Flight Director zum Beispiel, der spielt eine ähnliche Rolle, wie wir sie spielen. Ja. Und das ist eine andere Rolle, als es ein Houston Flight Director spielt. Und der Grund ist einfach, weil wir eine andere Verantwortung haben. Ja. Also wir sind eben für ein Modul verantwortlich. Ja. Und dieses Modul selber kann auch per Design keine Katastrophen auslösen. Mhm. Ja. Also selbst wenn wir jetzt alles verkommandieren würden, Columbus-mäßig, ja, dann ist das Maximum, was per Design schief gehen kann, ist, dass wir das Columbus-Modul verlieren. Mhm. Ja, also okay. Ja. Aber wir würden nicht die Raumstation deswegen verlieren. Ja. Ja. Und das ist der Unterschied. Ja. Ja. Und der Houston Flight Director muss eben einmal sicherstellen, dass die Raumstation intakt bleibt, und er hat auch die finale Verantwortung für die Crew. Ja. Und damit ist es automatisch ein anderer Level. Und klar, die haben auch die haben auch, muss man schon sagen, also die haben auch einen anderen Stand. Ja. Ja. Also ich meine, wenn man sich jetzt Apollo 13 anguckt, ja, es ist schon ein sehr realistisch gemachter Film. Der Film jetzt konkret. Der Film, ich meine es den Film. Ja. Also die Art und Weise, wie die da kommunizieren und ticken, und auch welche Rolle jetzt hier der Flight Director spielt, also der Gene Kranz. Das ist, ich meine, nimmer so extrem natürlich, wie es bei den Apollo-Missionen war, weil es jetzt mehr auch standardisiert ist. Ja. Und auch die ISS spielt eine andere Rolle als jetzt die Missions-Flight-Direktoren. Ja. Also auch ein Shuttle-Flight-Director bei NASA hat einen gewissen anderen Status und Stand als jetzt ein ISS-Flight-Director bei der NASA. Ja. Mhm. Einfach, weil eine Shuttle-Mission halt eine dedizierte Sache ist, wo auch die auch kritischer ist, weil ich den Start die Landung habe, und natürlich auch, weil ich schon zwei Katastrophen erlebt habe mit den Shuttles. Ja. Klar. Ja. Und jetzt die ISS ist mehr so eine Routine-Operation. Aber nichtsdestotrotz, ist das ein anderer Level als bei uns ist. Gibt es einen schönen Film bei YouTube, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber da geht es eben so ein bisschen um die Historie des NASA-Raumprogramms aus Sicht der Flight Control und eben mal nicht aus Sicht der Astronauten. Den habe ich vor ein paar Wochen mal angeguckt. Der ist ganz, ganz witzig, wo halt da die ganzen, also ich glaube, weiß nicht, Kraft lebt noch, Kranz glaube ich nicht mehr oder andersrum. Ja, oder, also Gene einer von lebt beiden. Mehr, Gene Kranz lebt noch. Einer von, okay, dann ist andersrum. Also einer von den beiden ist da halt auch mit dabei und so. Ist ganz, ganz interessant. Mal gucken, ob ich es auftreiben kann. Dann mache ich es mit in die Shownotes rein. Okay. Wie ist denn so ein typischer Arbeitstag von dir? Oder eine Schicht, müssen wir vielleicht eher sagen. Also wir haben drei Schichten am Tag. Die eine beginnt um 6 Uhr in der Früh, die andere um 14 Uhr am Nachmittag und die dritte um 22 Uhr am Abend. Und wechselt wöchentlich oder längerfristig? Das wechselt nach einem Schichtplan. Der Schichtplan ist ein schwieriges Thema. Und ja, okay. Also es wird viel rumdiskutiert und der Wechsel ist nicht sehr rhythmisch. Okay. Also wir haben zwar ein grundlegendes Pattern, was wir drunter gelegt haben, und wenn man dieses Pattern implementieren könnte, dann hätte man ein Regelwerk, nachdem das Ganze abtickt. Ja. Und dieses Pattern würde so ausschauen, dass man 4 oder 5 Schichten immer die gleiche Schicht macht und dann ein paar Tage frei hat und dann eine andere Schicht macht. Ja. Also man würde mit einer Frühschicht anfangen, die heißen Arbeit-1-Schichten bei uns und die Nachmittagsschicht Arbeit-2 und die Nachtschicht Arbeit-3-Schichten. Und es würde praktisch so durchrotieren in einem 9-Wochen-Rhythmus. Ja, okay. Ja. Was im Endeffekt rauskommt, ist aber ein ganz anderes Schema, klar, weil man Urlaub hat und weil man andere Verpflichtungen hat und dann muss man umtauschen. Und so, ja, klar. Ja. Also ich habe jetzt am Wochenende zum Beispiel, morgen habe ich jetzt 3 Arbeit-3-Schichten, also 3 Nachtschichten. Mhm. Und ich habe jetzt am Anfang der Woche, Montag und Dienstag, habe ich 2 Arbeit-1-Schichten gehabt, also Schichten, die jetzt in der Früh um 6 losgegangen sind. Ja, ja. Die Schichten selber sind ein bisschen unterschiedlich, was man zu machen hat. Also die Arbeit-1 und die Arbeit-2-Schicht, die sind angelehnt an den Crew-Tag. Mhm. Also da ist die Crew wach in den Schichten, der Arbeit-3-Schicht schläft die Crew. Und das ist auch, was den Unterschied der Schichten definiert. Ja. Also wenn ich jetzt mal eine Tagschicht nehme, also eine Arbeit-1 oder eine Arbeit-2-Schicht, die sind relativ ähnlich, was das angeht. Also man kommt an die Konsole und dann kriegt man, was man dann macht, ist ungefähr eine Stunde Handover mit der vorigen Position. Und das gilt jetzt für den Flight Director und das gilt auch für die Flight Controller auch. Ja. Was wir haben, ist, wir führen einen Console-Log, also wo wir alle Aktivitäten aufschreiben, die während der Konsole stattfinden. Man muss also das Console-Log durchlesen. Und wir führen einen, das heißt Handover-Report. Das ist ein Dokument im Prinzip, was wir jede Schicht updaten und von einer Schicht an die nächste weitergeben. Da steht der Status drin von Columbus. Da stehen die Open Work Items drin, die man machen muss. Die Action Items stehen drin, die bestimmte Leute haben, wo man dann tracken muss, ob die erfüllt sind, was man nachvollziehen und nachverfolgen muss. Und alle anderen Sachen, die notwendig sind, um die Schicht zu übernehmen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Crew-Feedback gekriegt habe, steht drin, was das Crew-Feedback war, weil ich dann reagieren können muss, wenn es irgendwie weitergeht oder wenn eine weitere Frage kommt. Ja. Ob ein Experiment erfolgreich war oder weniger erfolgreich war, ob eine Anomalie aufgetreten ist, die über einen speziellen Prozess dann abzuhandeln ist. Ja, ja. Ja, also das alles wird über diesen Handover-Report getrackt und dokumentiert. Und man muss dann diesen Handover-Report durchgehen, schauen, was sind die neuen Sachen. Wenn man jetzt länger nicht an der Konsole war, dauert das auch entsprechend länger, weil man die ganzen Sachen nochmal durchlesen muss. Ja. Und dann bespricht man das Console-Log und den Handover-Report mit dem Flight Director, also wenn ich jetzt von mir aus gehe, mit dem Flight Director, der vorher war. Also du liest erstmal offline durch. Ich lese und dann, es mal durch, und dann bespreche ich das mit ihm, wenn ich Fragen habe, und dann gehen wir das Ganze zusammen durch. Und dann damit habe ich einen Überblick über das, was passiert ist und das, was ich in meiner Schicht zu machen habe. Ja. Dann muss ich mir den Plan, den OSDPV anschauen, also den Onboard-Plan anschauen, welche Aktivitäten auf der Timeline sind, welche Aktivitäten die Crew durchzuführen hat, welche Aktivitäten wir durchzuführen haben, was wir kommandieren müssen. Dann muss ich mir manchmal die Prozeduren zurechtlegen. Also wenn es jetzt Sachen sind, die neu sind, die jetzt nichts Routinemäßiges sind, ja, dann muss man sich die Prozedur angucken, ausdrucken und sich eventuell angucken und durchbesprechen. Und wenn man das alles gemacht hat, dann macht man einen sogenannten Team-Handover. Das heißt, man lässt sich als Flight Director jetzt, da lässt man sich von den Teampositionen, die an der Konsole sitzen, also einmal von den im Kontrollraum oder von den Leuten, die nicht im Kontrollraum sitzen, aber auch an der Konsole sitzen, also von Cosmo, von Eurocom, von ESA PME, deren Status geben, weil die machen im Prinzip genau dasselbe, parallel dazu, ja, und die kriegen dann ihren Status und da geht man dann auf einen speziellen Loop, also über das Voice Channel, quasi. Voice Channel, genau. Und lässt sich deren Status geben. Ja? Und damit hat man den Gesamtüberblick. Also dieses klassische Blabla, go, Blabla, go, was man immer so kennt, ne, aus den Filmen. Ja. Ja. Und wenn man das gemacht hat, intern, dann gibt es praktisch genau dasselbe auf Houston-Seite. Also auf Houston-Seite, die machen das ähnlich. Mhm. Ja, also die das ist auch zeitlich abgestimmt. Genau, und das ist auch zeitlich abgestimmt, also die sind parallel. Und dann gibt es ein Handover, den man mit dem Houston-Team macht. Ja? Mhm. Also die machen dann ihr Team-Handover, ja? Und wir sind Teil von deren Team dann. Ja? Das heißt, wenn die ihren Team-Handover machen, dann gibt der Flight Director, der Columbus Flight Director, den Status von Columbus im Rahmen von dem Handover an den Houston Flight Director. Mhm. Ja? So, und das Ganze dauert ungefähr eine Stunde. Ja, wenn es jetzt, wenn nichts los ist, kann man das auch manchmal schneller machen. Ja. Wenn viel los ist, dauert es auch manchmal länger als eine Stunde. Also man sitzt dann, wir sind auch schon 2 Stunden gesessen. Ja. Wenn parallel Aktivitäten stattfinden zum Beispiel, was ja auch der Fall sein kann, ja, also wenn ich jetzt die Nachmittagsschicht Handover zum Beispiel mache, ja, und ich eine Crew-Aktivität habe, die parallel läuft zu dem Handover, ja, naja, dann zieht sich das ewig, weil man sich dann, also weil der alte Flight Director und das alte Team überhaupt keine Zeit hat, den Handover zu machen, ja, sondern das muss man dann so reinfriemeln irgendwie. Ja. Also das ist dann manchmal noch länger. Ja. Mhm. Das ist so das Erste, was man zu machen hat, und das ist der wichtigste Teil. Und da muss man auch sehr fit sein, schon ganz am Anfang. Was bedeutet, dass wenn man an die Konsole geht, dass man schon einen Kaffee getrunken hat. Dass man besser seinen Kaffee schon getrunken hat. Ja, ja, also ich meine, wenn ich früh um 6 hier anfangen muss, ja, dann ist das, also muss ich früh um 6, also schon mal praktisch, und zwar um sechs fit sein. Ja. Das ist nicht so, man fängt mal so langsam an und kommt dann rein, sondern man muss praktisch da sein um 6, ja, geistig. Vorher eine Runde joggen gehen, oder? Ja. Und für abends ist es dasselbe. Ja. Ich meine, wenn man dann geschlafen hat oder nicht geschlafen hat und eigentlich um 10 schon müde ist, weil man nicht geschlafen hat, ja, dann muss man trotzdem das, ja, das ist mit ein Teil für die, mit, oder das, und, ja, Grund, warum das Ganze relativ anstrengend ist, ja, also es ist sehr demanding manchmal, ja. Aber ihr seid dann auch Leute, die zu jeder Tageszeit schlafen können. Ich muss es so sagen, wir müssten Leute sein, die zu jeder Tageszeit schlafen können sollten. Ja, also es ist nicht so einfach. Es ist auch dadurch, dass sich das andauernd ändert, es ist sehr, ja, also schwierig. Und es gibt sehr wohl Phasen, wo man nicht ausgeschlafen ist. Ja. Ja. Geht ihr dann eigentlich auch schon mit, weiß ich nicht, 43, 45 in Rente wie die Fluglotsen? Oder dürft, könnt, sollt ihr das machen bis zum bitteren Ende? Also wir haben keine Regelung, dass wir mit 43 in Rente gehen können. Ich weiß ja nicht, ob es 43 ist, aber halt relativ früher. Ja, kann man nicht. Ja. Okay, also dann ist der Handover vorbei. Ja. Und was man dann machen muss an der Konsole, ist eben, man muss die Onboard-Aktivitäten supporten. Ja, also wenn ich was zum Kommandieren habe, dann muss ich mit dem Team das koordinieren. Manchmal muss ich die Aktivitäten vorher nochmal durchbesprechen, wenn ich was Komplizierteres, was Komplexeres habe. Wenn ich Crew-Aktivitäten habe, dann muss ich das entsprechend vorbereiten. Ja. Dann gibt es 2 Sachen, die immer zu supporten sind. Das ist die Morning DPC und die Evening DPC mit der Crew. Das ist DPC heißt Daily Planning Conference. Das ist eine Viertelstunden-Kommunikation mit der Crew, also mit den Astronauten on board. Das ist immer zu fixen Zeiten geplant. Ungefähr 1,5 Stunden, nachdem die Crew aufsteht und 1,5 Stunden, bevor sie ins Bett gehen. Ja. Da redet die Crew mit jedem Kontrollzentrum, wenn es irgendwelche Punkte gibt. Ja. Ja, das muss man auch vorbereiten. Dann gibt es etwas, was auch sehr wichtig ist, das nennt man Daily Summary. Das ist ein File oder eine Datei, die man an die Crew hochschickt, wo Fragen drinstehen an die Crew, wo auch Antworten drinstehen zu Fragen, die Crew an das Bodenpersonal gehabt hat. Da gibt es auch viele Sachen, die für Columbus dann immer relevant sind. Das muss man prozessieren und die Fragen beantworten oder die Fragen stellen. Da gibt es auch einen Prozess, wie das Ganze tickt. Ja. Also die Onboard-Aktivitäten, diese regulären Crew-Support-Aktivitäten, und dann gibt es die Sachen, die man offline zu machen hat. Das nennt man Flight Note Processing Das ist, wenn man Prozeduren geändert haben will oder wenn man etwas anderes machen will, als es ursprünglich in der Prozedur vorgesehen war, man weiß, wie man das zu machen hat, ja, dann muss man eine Flight Note prozessieren. Das sind dann alle Deltas zu dem, was man sich vorher schon überlegt hat. Ja. Da gibt es auch einen speziellen Review-Prozess und nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Und dann gibt es noch diese Timeline-Reviews, die ich schon gesagt habe, also wo man die Pläne durchgeht für die nächsten Tage. Das sind, das alles zusammen sind die Konsolenaktivitäten, die man zu machen hat. Ja. In der Nacht macht man mehr diese Timeline-Reviews, so ist es auch aufgesetzt. Und tagsüber muss man eben diese Onboard-Aktivitäten unterstützen. Mhm. Ja. Und das ist manchmal so viel und so komplex, dass man zu nichts anderem mehr kommt. Ja. Hat mich gewundert, als ich das mitgekriegt habe, dass die Crew alle zur gleichen Zeit schlafen. Ich hätte jetzt so ganz naiv gedacht, wie auf dem U-Boot oder was weiß ich, irgendwie so einer hat immer Wache oder so. Aber die Rolle spielt ja dann eben gerade auch der Grund, the ground, also ihr, dass ihr quasi das Ding unter Kontrolle habt, während die ganze Crew schläft. Ne? Genau. Das ist dann mehr so eine dem menschlichen Zusammenleben geschuldete Tatsache, dass die alle zur gleichen Zeit schlafen. Genau, das ist im Endeffekt, das ist eine es vereinfacht die Sachen, wenn man langfristig irgendwas machen will. Ja? Also wenn man einen bestimmten Rhythmus hat, weil man Sachen hat, die sich einspielen. Ja. Ja? Weil, wenn man über Space Lab gesprochen, ja, Space Lab war ja eine Experimentiereinrichtung in der Payload Bay vom Shuttle. Mhm. Also hat 10, 11 Tage gedauert, so eine Mission. Und dort war es so, dass man dass von den 4 Astronauten, die für die Space Lab Aktivitäten verantwortlich waren, dass man die so gescheduled hat, dass die immer, also 2 haben geschlafen und 2 waren wach. Ja. Ja? Also das heißt, das war immer aktiv. Ja. Und das kann man halt machen oder ist sinnvoll für kurze, für kurze Zeiträume, aber langfristig ist es eben nicht so toll. Ich denke mal, inzwischen hat man einfach auch mehr Automatisierung, sodass auch während der Zeit, wo die alle schlafen, in dem, also sozusagen das Ding auch genutzt wird und nicht nur 8 Stunden lang da oben rumgammelt. Das war vielleicht damals auch noch ein bisschen anders, kann ich mir vorstellen. Habt ihr was damit zu tun hier mit dem ATV-Docking? Macht ihr das hier auch oder wer macht das dann? Das Darmstadt? ATV-Docking ist, oder ATV ist ein eigenes Kapitel. Und das ATV Operations ist im Augenblick decoupled von Columbus Operations. Mhm. Okay. Es gibt ein ATV-Kontrollzentrum, das ist in Toulouse. Ah, ja. Das ist auch war mit ein Teil der Agreements innerhalb der ganzen politischen Auseinandersetzungen, dass es hier verschiedene Kontrollzentren gibt. Ja. Und ATV in Toulouse und die arbeiten direkt mit den Russen. Ach so, klar, weil die hängen am russischen Segment. Ja. Hm. Und wenn irgendwelche EVAs stattfinden, das sind ja zumindest zum Teil auch europäische Astronauten, oder? Mhm. Das sind nur Amis oder Russen, ja. Das hat damit was zu tun, oder? Wir haben mit EVAs was zu tun, teilweise. Die gesamte EVA-Verantwortung liegt natürlich bei der NASA. Ja. Vom Training, die haben eine eigene Position auch dafür, die oder Konsolenposition, die besetzt wird, wenn eine EVA stattfindet. Mhm. Hat auch, liegt auch bei NASA-Verantwortung, wenn es ein ESA-Crewmember ist. Mhm. Womit wir was zu tun haben, ist, dass wir alles, dass wir Columbus in die richtig, in den richtigen Mode, in die richtige Konfiguration bringen, dass man diese EVA auch durchführen kann. Ja. Was hat Columbus damit zu tun? Die gehen ja nicht durch eine Luftschleuse im Columbus raus. Nein, die gehen durch das Airlock raus. Ja. Aber es gab zum Beispiel eine externe Plattform an Columbus, wo ein Experiment gelaufen ist. Klar. Das war UTEF, hat es geheißen. Ja. Und da gab es so eine Plasmawolke und wenn man UTEF hier in einem bestimmten Mod gehabt hat, Experimentiermod gehabt hat, dann war diese Plasmawolke aufgeladen. Mhm, und dann hat es irgendwelche Requirements für diese EVAs nicht entsprochen. Und was man dann machen musste, ist, man musste das abschalten und entsprechend vorher abschalten. Und das ist dann auch alles genau festgelegt. Das sind es gibt sowas, das heißt Inhibit Pad. Ja, das ist eine Seite, die der Astronaut, bevor er rausgeht oder bevor er irgendeine Aktivität außerhalb durchführt, durchgehen muss und sicherstellen muss, dass alle Inhibits, also alles, was, was man, also Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um diese Aktivität durchzuführen. Ja. Und da stand dann zum Beispiel UTEF drin. Ja. Das sind die Sachen, die wir dann unterstützen müssen. Ja. Aber also mit anderen Worten, ein EBA ist für euch jetzt kein besonders großes Drama. Es ist eine Checkliste, die man durchgeht. Es ist eine Checkliste, die man durchgeht. Okay. Also, das ist kein großes Drama. Wollen wir vielleicht mal noch über ein paar, also ich weiß nicht, wie weit ihr da drin steckt hier, weil es ja nicht eure Aufgabe ist, aber über ein paar Experimente reden, die gerade da oben laufen oder gelaufen sind, wo sich Leute vielleicht was darunter vorstellen können? Also hast du schon von dem BioRec geredet? BioLab, Oder BioLab. Was gibt es da sonst noch? Also es gibt vier ESA-Experimentier-Racks, die oben sind. Das ist ein BioLab für biologische Experimente. Ja. Dann gibt es FSL, Fluid Science Lab heißt es, für Flüssigkeitswissenschaftsexperimente. Dann gibt es ein REC, das heißt EPM, European Physiology Module. Also Menschen-Themen. Genau, das ist medizinisch. Ja. Und dann gibt es ein REC, wo man verschiedene Sachen damit machen kann, das heißt EDR, European Raw REC. Da kann man verschiedene Class-2-Payloads reinmachen, also so Einschübe in das REC selber reinmachen, die dann. Das sind dann die Dinge, die getauscht werden. Die können dann getauscht werden. Okay, ich habe mir vorhin gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich keine RECs tauschen kann. Aber ich tausche quasi die Schubladen in den RECs. Genau. Okay. Ja. Die kann ich auch hochbringen mit anderen, also auch mit russischen Transportern. Okay. Ja. Was im Augenblick läuft, ist GeoFlow, das ist eine Payload in FSL. Da versuchen sie, den magnetische Modelle von der Erde zu machen. Ja, das ist im Endeffekt, das ist etwas, ist ein großer Kasten, der drin steht, den die Astronauten einbauen müssen, und dann wird das vom Boden aus kommandiert und es erzeugt einen Haufen Daten, also Videodaten, Bilddaten, die man dann zum Boden runterbringen muss und die dort ausgewertet werden. Was gelaufen ist im BioLab, ist Vico. Das waren so kleine Pflänzchen, die hat man wachsen lassen und hat dann die Wurzeln untersucht. Da gab es zwei Sessions, die sich über 6 Wochen hingezogen haben, die beide Probleme verursacht haben. Dann gab es in EDR ein Experiment, das hieß PCDF, das war Protein Crystal Facility, wo Proteinkristalle wurden da gezüchtet. Was im Augenblick an EDR läuft, ist eine 3D-Kamera, die dort angeschlossen ist, die heißt ERB2. Da war jetzt vor ein paar Tagen ein großer Artikel auf den ESA-Webseiten auch, weil das sehr gut angekommen ist. Das war ein Live-Downlink, den wir gemacht haben von 3D-Videos. Und das waren Videos von der Station einfach? Von der Station, okay, und zwar von innen von der Station. Entertainment dann, oder wo kann man das wirklich brauchen? Nee, das kann man wirklich brauchen. Was die machen wollen, das sind Modelle von der, also und zwar den letztgültigen Zustand von der Raumstation in 3D modellieren. Okay. Und ist sehr gut angekommen bei den Astronauten. Also die waren sehr begeistert. Google Street View für die ISS, oder? Ist wichtig zum Beispiel für die Cosmo-Position. Ja? Also diese ganze Stowage-Sache ist, wenn man das Ganze dann sehen kann, wo die Sachen sind, ist das sehr gut. Ja. Dann gab es zwei externe Payloads. UTEF, das war eine Einrichtung, um die Zusammensetzung von den, also Teilchenströme zu messen und so. Ja. Und Einfluss der Restatmosphäre auf Materialien. Das ist hochgekommen mit Columbus, als Columbus mit dem Shuttle hochgebracht worden ist, 2008, und ist dann abgebaut worden im Rahmen von der EVA und mit dem Shuttle wieder zurückgebracht worden, um jetzt diese Material Proben zu analysieren. Und was immer noch oben ist, ist die zweite externe Plattform, das ist Solar, heißt das. Das ist eine Sonnenexperimentierplattform, wo sie verschiedene Sachen von der Sonne messen. Ja. Dann gibt es eine ganze Menge von Standalone-Payloads, die jetzt nicht direkt an Racks gekoppelt sind, wo man zum Beispiel messen kann, wie sich das Gleichgewichtsorgan verhält, wie sich die Wahrnehmung verhält. Da guckt man dann über so einen Tubus auf den Laptop und sieht dann, wie sich, muss Entfernungen schätzen. Das sind so Questionnaires, das sind relativ einfache Sachen, wo man aber sehr viel lernen kann über Wahrnehmungen im Weltraum. Das ganze Thema Leben im Weltraum ist ja, wie man sagen, zu ganz großen Teilen noch offen und ungeklärt. Man weiß, dass man irgendwie ein bisschen Fitness machen muss, damit die Muskeln nicht völlig erschlaffen, aber da gibt es noch genügend medizinische spannende Fragen. Ja. Ich habe zum Beispiel gehört, dass zum Beispiel auch viele Medikamente in der Schwerelosigkeit nicht wirken, weil die Verteilung des Medikaments im Körper einfach dann nicht so funktioniert wie hier, und ganz, ganz, ganz krasse Geschichten. Klar, ich meine, der Körper ändert sich ja auch total dadurch, dass die Schwerkraft nicht mehr da ist. Das Herz muss nicht mehr gegen die Schwerkraft anpumpen, das Blut steigt in den Kopf. Und, und die machen übrigens nicht ein bisschen Übungen da oben, sondern die machen stundenlang Übungen. Ja, klar. Ja, wir nehmen das auf. Heute ist der 25. August und gestern war der 24. August. Und ich glaube, gestern, möglicherweise war es auch vorgestern Abend, ist der aktuelle Progress-Transporter runtergefallen, statt an der ISS anzudocken. Ne? Ja. Was, also ich meine, Spiegel Online, Titelgeschichte, Krise für die Raumfahrt, lalala. Also ich meine, dass das ganz offensichtlich dadurch zu Problemen führt, dass, wenn die Raketen nicht mehr funktionieren, keine mehr da hochkommen, das ist irgendwie offensichtlich. Aber hat das irgendwie Auswirkungen für euch jetzt ganz konkret? Oder wie nehmt ihr das wahr? Okay, also die allerkonkreteste Auswirkung, und das ist das, was auch gestern gecheckt worden ist, ich habe jetzt die E-Mails durchgelesen, das ist auch wichtig für mich morgen, wenn ich an die Konsole gehe, und muss ich auch noch im Detail jetzt durchgehen. Das ist die ESA-Hardware, die an Bord von 44P war, also an Bord von dem Progress, und die jetzt eben nicht oben ist, und was das für einen Impact hat. Ja. Also das wäre eben gerade Ausrüstung für die Rex zum Beispiel. Genau. Also es gibt, glücklicherweise war jetzt nicht sehr viel oben, und was jetzt gut ist erstmal, ja. Aber wir haben mit Progress auch biologische Samples hochgebracht, ja. Und wenn wir die jetzt für Vico zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, ja, das ist etwas, was mit Progress oder mit Soyuz eigentlich hochgekommen ist, aber wo dann auch Teile mit Progress noch hochgekommen sind, ja. Und wenn dann hier so ein Sample fehlt oder irgendeine Hardware, die man braucht, um das Sample zu prozessieren, fehlt, dann bedeutet das, dass das in der Form eben nicht stattfinden kann, und dann ist das gesamte Experimentierteil verloren. Ja? Ja. Und für Vico wäre es jetzt was gewesen, was sich über 6 Wochen hinzieht, inklusive Crewzeit. Da waren mehrere Stunden Crewzeit dahinter, und wenn man das dann nicht durchführen kann, dann bedeutet das, dass die Crewzeit frei wird, dass man alles umplanen kann oder dass man stattdessen was anderes machen könnte, was man aber nicht kann, weil man nichts vorbereitet hat und solche Sachen. Ja. Jetzt für 44P ist der Impact, was das angeht, minimal. Ich meine, was jetzt passieren wird, erstmal ist, es wird eine Untersuchungskommission gebildet natürlich. Ja. Das, was man sich also der Next elementare Impact ist der auf das Essen, also auf die Ressourcen, die hochgebracht worden sind. Ja. Es gibt, gut, ich meine, die Antwort darauf ist, es gibt jetzt genügend Ressourcen. Es ist auch natürlich so aufgesetzt, dass man einen Versorgungsflug ausfallen lassen kann, ohne dass irgendwas Dramatisches passiert oder ohne dass die Crew zurückkommen muss. Ja. Was aber eigentlich eher schlimmer ist natürlich, ist, dass das Soyuz-Programm, mit denen die Crew nach oben kommt, und das sind ja die einzige Möglichkeit, jetzt Crew nach oben zu bringen, dass das hardwaremäßig ähnlich ist. Ja. Und dass diese dritte Stufe, die da jetzt ausgefallen ist, auch verwendet wird in den Sojus-Flügen. Und das jetzt natürlich, wenn man jetzt nicht identifizieren kann, woran das gelegen hat auf die Schnelle, dass sich dann dieser entweder Sojus-Flug verzögert oder jetzt erstmal gecancelt wird auf die für die nächste Zeit. Und das hat natürlich dann dramatische Auswirkungen. Ja. Ja. Ja, im Augenblick sind 6 Astronauten oben. Am 7. September, glaube ich, sollen 3 runterkommen. Das ist ja quasi 2 Wochen. Ja. Runter geht ja immer. Runter geht. Ja immer Sojus-Kapseln oben. Genau, ja. Und soll, ich weiß nicht, der Termin ist nicht genau, eine Woche später oder 2 Wochen später sollte nächste Sojus statt sein. Und wenn sie den jetzt nicht machen, klar, dann würden nur 3 Astronauten oben sein. Ja. Und jetzt denke ich, geht die ganze Diskussion los, ob man dann nicht die Astronauten länger oben lässt, die am 7. September runterkommen sollen. Ein Impact für uns wäre, dass der Astronaut, der jetzt trainiert worden ist für diese WOOF-Inspection, was ich vorhin gesagt habe, dann gar nicht oben wäre. Ja, ja. Also eventuell würden wir dann diese Ventile untersuchen und putzen mit dann einem Astronauten, der nicht trainiert worden ist. Na, der ganze Plan ist halt dann im Endeffekt in Frage gestellt. Ne? Gibt es übrigens auch noch ein interessantes Hörbuch oder Buch, auf das man verweisen könnte, als damals die Columbia beim Wiedereintritt sich zerlegt hat, war ja auch ein Problem, dass eine Weile lang nichts ging und da war eben auch eine Crew dann deutlich länger oben als eigentlich geplant. Gibt es ein schönes Buch, Too Far From Home heißt es, glaube ich. Das ist auch ganz, ganz spannend, weil es halt so auf der einen Seite das Leben auf der ISS beschreibt und auf der anderen Seite halt auch dann das Leben in der Columbia und die Auswirkungen von dem Unfall. Kann man vielleicht auch verlinken. Ja, könnte man die ISS am Leben halten ohne Personal da oben? Begrenzt. Also es wäre schon ein größeres Drama, wenn da jetzt einfach der Busverkehr da oben hin nicht mehr klappen würde. Es gibt eine Unmanned Configuration von der ISS, ist auch vordefiniert, was da zu machen ist. Wie lange die Station jetzt unmanned sein könnte, kann ich jetzt nicht sagen. Das andere Problem ist ja, dass ohne Soyuz oder ATVs ja auch keine Düsen oben sind, um die Station wieder hochzuschieben, wenn sie aufgrund von Vision runterkommt. Also auch dazu braucht man ja die regelmäßigen Flüge von Dingen mit Triebwerken. So ist es, ja. Jo, ich glaube, wir sind mehr oder weniger durch mit den Dingen, die ich mir überlegt habe. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Naja, außer vielleicht noch zu sagen, dass das, was wir hier machen, also eine interessante Sache ist. Und sucht ihr Nachwuchs? Wir suchen immer Nachwuchs. Ja. Okay. Wir haben jetzt 3 Leute wieder eingestellt. Mhm. Wir werden im Januar weitere Leute einstellen. Wir haben auch eine Fluktuation natürlich. Ja, hängt auch damit zusammen, dass es eine anstrengende Sache ist, was wir hier machen. Ja. Ja. Aber ich denke, jeder, der hier ist und was die Leute sagen, ist, dass das eine tolle Sache ist, was wir hier machen. Ja. Was ich mir halt wirklich sehr gut vorstellen kann, ist, also das ist halt ein Job, wo einfach ein ganz konkreter Nutzen, ein Team, ein Ziel, das ist nicht so, wie wenn der einer von Hunderten oder Tausenden, was weiß ich, Softwareberatern bist, ja, wo du halt irgendwas machst. Du hast halt nicht so dieses Wir zusammen halten jetzt das Ding am Laufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen eine andere Bindung auch an die Tätigkeit dann erzeugt. Unbedingt, ja. Also ich meine, die Tatsache, dass dort oben ein Teil rumfliegt, wo Leute drauf sind, ja, hat, ich denke, für viele Leute einen ganz speziellen Reiz hier. Ja. Und wenn man weiß, na gut, ich meine, alles, was wir hier tun, ist, wir also stellen sicher, dass das Ding da oben funktioniert und dass wir das auch direkt beeinflussen können, ist beeindruckend, ja. Und wenn hier ein Flight Controller zum allerersten Mal ein Kommando schickt an die Raumstation oder an das Columbus-Modul, dann ist das eine tolle Sache, ja, weil man hier etwas machen kann, ja, was man direkt beeinflussen kann. Ja. Also das ist, ich denke, das macht auch den Reiz hier von der Arbeit aus, ja. Und das andere ist diese internationale Zusammenarbeit, ja. Also ich meine, es ist ein internationales Team. Auch hier jetzt, ganz Europa quasi. Genau, also Leute. Hier bei uns, unser Team ist sehr international. Ja, also wir reden alle möglichen Sprachen hier. Es sind sehr viele Italiener da, Franzosen, Spanier, aber auch Neuseeländer haben wir hier, Engländer. Ja. Und natürlich auch das Interface, was wir zur NASA haben, was wir auch zur JAXA haben, also zu den japanischen Kollegen, auch zu Russland. Ja, es ist ein internationales Umfeld und es ist auch ein gut funktionierendes Umfeld und auch eines, was ja viel positive Energie auch hier reinbringt. Ja. Ich hatte mal eine Weile projektmäßig beruflich mit der ESO zu tun, den Sternguckern in Garching oben und da ist es ähnlich. Ja. Und es ist schon eine andere Atmosphäre als so im normalen schwäbischen Mittelständler Maschinenbau. Genau. Ja gut, dann bedanke ich mich ganz furchtbar herzlichst fürs Mitmachen. Danke auch. Mir fällt mir gar nicht mehr ein. Dankeschön. Okay. Ja, das war's mal wieder. Vielen Dank an German Zöschinger, dass du dir die Zeit genommen hast, dich da mit mir zu unterhalten, 2 Stunden lang. Ich bedanke mich auch bei Henning Krause von der DLR Hauptabteilung Kommunikation, der mir geholfen hat, das Ganze einzufädeln, der auch in der Vergangenheit da schon sehr, sehr hilfreich war und auch sicherlich in der Zukunft weiterhin da sehr hilfreich sein wird. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Das könnt ihr auf der Webseite durch eure Bewertung zum Ausdruck bringen. Hint, hint. Und zum Abschluss nochmal Musik von Galaxy Farm bzw. Rags and Ribbons. Die haben sich ja umbenannt. Die habe ich schon in der Windkanal-Episode gespielt. Und gefällt mir. Finde ich gut. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau.